Hallo, liebe Hörer und Hörer. Herzlich willkommen zum Berlin Podcast mit Stefan, René und Marc. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der am Frauentag alle Blumenläden leer gekauft hat. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo Stefan und hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 107. Ausgabe. Jawohl. Heute am 9.3., quasi einen Tag, nachdem es in ganz Berlin keine Blumen mehr zu kaufen gab. Und natürlich wie immer mit dabei Marc. Hallo Marc. Ja, hallo, grüßt euch. Hi. Ihr wundert euch jetzt, warum ich ein bisschen anders klinge. Das liegt daran, weil ich nicht Marc bin, sondern Marc. Und ich freue mich, dass ich heute den Marc ersetzen darf. Genau, Marc genießt seinen Urlaub und ja, wir dachten, da bringen wir doch adäquaten Ersatz. Vielleicht bringen wir sogar noch besseren Ersatz, entscheidet selber. Oh, jetzt wird die Messlatte aber schon sehr früh aber sehr hochgelegt. Genau. Ja, siehst du, und ich dachte, Marc war beim Friseur. Oder bei einer Schönheits-OP. Und hat eine neue Wohnung. Ja, ja, ich wurde instruiert von euch mit Komplimenten. Vielen Dank für die Komplimente. Genau. Und das Witzige ist, wir dürfen auch deinen Nachnamen sagen, ne? Und in deinem Namensschema hier in unserem Meeting steht alles für Lau. Das ist so ein Insider, ne? Den bringst du öfter. Ja, naja, der Nachname bietet sich ja an, Lau. Denken auch viele Geschäftspartner immer, dass bei meinem Nachnamen dann, dass es die Leistung dann umsonst gibt und deswegen alles für Lau passt dann also, halt immer. Solange sie nicht denken, dass das CH fehlt, ist alles gut. Ja, es ist also wirklich, was da schon für Kombinationen rausgekommen sind. Lahn, Lau, Lau, Lau kann doch nicht alles sein. Da fehlt doch was. Nee, ich heiße wirklich nur Lau. Echt? Lau, Lauch, Lauf. Ich bin jetzt aber ein bisschen überrascht, dass du offenbar mehr Probleme mit deinem Nachnamen als mit deinem Vornamen hast, weil unser Marc hat ja so viele Probleme mit seinem Vornamen gehabt, dass er sich sogar hat umbenennen lassen und das steht auch im Personalausweis, seine Namensänderung. What? Ja. Ja. Weil ihn alle Marki Marc genannt haben oder Euro? Nee, ich weiß nicht, was er mit Marc für ein Problem hatte. Ja. Also Marc kommt ja eigentlich von Mast, dem römischen Kriegsgott, oder von Ableitung von Markus, glaube, ist die eigentliche Herleitung Marc, Markus, Mars. Und deswegen habe ich gar kein Problem mit Marc. Ja. Naja, aber jetzt mit seinem neuen Namen scheint er glücklich und zufrieden zu sein. Und von daher halten wir uns auch ganz stark dran und nennen ihn auch immer bei seinem neuen Namen. Genau, also unser Marc, M-A-A-K und der Marc Lau, den wir hier haben, M-A-R-C, also eher der klassischere, ne? Wobei, bei Marc gibt es 1000 Schreibweisen wahrscheinlich. Ja, ist, also, ja. Also 1000 nicht, es gibt glaube ich nur zwei. 75 ungefähr. Aber einmal mit K, einmal mit C, ich weiß nicht, alles andere klingt ja dann schon wieder anders, ne? Ja. Ja. Aber der alte Marc hat sich jetzt also quasi zu Marc umbenannt und das klingt eigentlich relativ identisch. Okay, na dann. Genau. Ja, für die Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, wer dieser Marc ist, dieser Marc Lau, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, weil du bist da kein Unbekannter in bestimmten Bereichen. Vielleicht kannst du kurz mal zwei, drei Sätze zu dir sagen. Ja, also wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich moderiere, kommentiere nebenbei Volleyballspiele für die erste, zweite Bundesliga Frauen und Männer. Und gestern auch ein Champions League-Spiel. Also von daher könnte man mich auch schon mal gehört haben. Ansonsten, um deine Frage, Stefan, vorwegzunehmen, ja, ich bin auch schon mal im Fernsehen gewesen. Ja. So wie Ingolf Lück bei, was war das? Hätten das? Nee, war, wie hieß denn das? Die Heute-Show, nee, oder irgendwas? War nicht die Heute-Show, sondern es war irgendeine Show, wo er dann immer gefragt hat, so, komme ich jetzt ins Fernsehen? Ach so, war das sowas, nee, RTL Samstag Nacht war es nee, nicht, das war ne? der Die Nachfolge, Wochenshow, die Wochenshow oder irgendwie so, ne, wo es dann auch bei immer, Sat.1 glaube ich, genau, wo es dann auch immer zurück zu Lück und Danke Anke, ja, so genau. diese Kombi, genau, und da gab es auch immer so einen Einspieler mit, komme ich jetzt ins Fernsehen, ja, ich war auch schon mal im Fernsehen, ja. Sehr cool. Na, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ein bekannter Kollege, also die Volleyball ist natürlich die Verbindung, woher wir uns kennen, ne? Weil ich ja auch beim Volleyball tätig bin als Helfer und ja, für die Übertragungen. Und ein Kollege von einem anderen Podcast, der wird jetzt sich wahrscheinlich wundern, warum deine Stimme hier im Irgendwas ist doch immer Podcast zu hören ist. Deswegen können wir gleich mal Grüße rausschicken, oder? Nö, eigentlich nicht. Na, okay, gut. Eigentlich genau. Nicht. Sagen wir mal so, er ist unserer Hörerschaft kein Unbekannter. Ich wollte nämlich an dieser Stelle, Stefan, erstmal vielen Dank für den adäquaten Ersatz für Marc. Das ist schon mal besser gelaufen als bei mir. Da war es dann nachher eine junge Dame namens Jessica, da passt also gar nichts, weder Geschlecht noch Name. Ja. Bei Marc haben wir die erste die zweite Vertretung für mich war dann schon männlich, das passte. Und das war der liebe Hannes. Ja, im Sommer letzten Jahres. Der hat also hier durchaus auch schon seine Spuren hinterlassen. Ja. Genau, und jetzt habe ich gedacht, mache ich das auch nochmal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich hatte, glaube ich, dich mal angesprochen und meinte, wenn ihr mal einen Ersatz braucht, Stefan, dann könnt ihr mich auch mal einladen. Genau. Hätte ich mega Lust drauf. Und jetzt sitzen wir hier und wir schauen mal, was so die nächsten 3,5 Stunden so bringen. Ne? Also ich kann nur sagen, Ersatz brauchen wir hier ziemlich oft, weil hier geht es in den Redaktionssitzungen, die wir ja nicht übertragen, immer heiß her. Da gehen wir schon mal auseinander, dass wir nur noch zu zweit podcasten. Ah ja. Das passiert. Wir reißen uns hier wirklich nur für die Sendung zusammen, weil uns das wirklich wichtig ist, dass es hier alles friedlich rüberkommt. Und du bist übrigens als Nachfolge für Marc die ersatzlos gestrichene Stelle von der letzten Vertretung haben wir diesmal gefüllt. Ja. Die letzte Podcast-Folge war komplett ohne war das nicht die vorletzte? Nee, es muss die vorletzte gewesen sein. Bei der letzten wart ihr zu dritt. Okay, weil wir haben nämlich nach der vorletzten gesagt, ob wir so weitermachen in der Zweierkonstellation. Ach so, ja, aber das war, weil Marc kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen ist. Da hatten wir natürlich keine Chance, noch einen guten Ersatz zu finden. Ja, aber auch ein bisschen kein Bock. Das war zu kurzfristig. Ja, aber wir schauen mal, wie es mit Marc ist. Und ich glaube, Marc juckt's auch so ein bisschen, weil er ja auch in dem Podcast von Hannes und Kuschi ja immer ordentlich gedisst wird. Ab und zu mal, sagen wir mal so. Ja, aber ich glaube, ich kann damit umgehen. Wenn man Hannes kennt, dann weiß man, dass man da auch mal auf seine Flanken aufpassen muss und immer von rechts und links auch was kommen kann. Ja. Aber ich glaube, das ist auf einer sehr, sehr, sehr netten und freundschaftlichen Ebene immer gemeint und solange es mich stört es halt nicht, weil ich glaube auch ab und zu mal einen zurückgebe und von daher ist es immer so ein Geben und so ein Nehmen und ja. Auf jeden Fall hast du hier die Plattform und die Möglichkeit, ihn austoben. Zu dissen, ohne dass er sich wehren kann. Ja, weil du weißt ja, je später in der Folge du das machst, umso größer ist die Chance, dass er es nicht hört. Ja, ganz kurz zu der Flanke, das war jetzt aber kein Volleyball-Sprech, oder? Oder kann beim Volleyball ein Ball von der Flanke kommen? Nee. Ein Zuspiel lösen. Zuspiel. Von der Flanke? Ja. Ein Schnellangriff kann kommen, ja. Aber mit der Flanke meinte ich auch nicht vom Fußball, sondern eher so die seitlichen die Seitenhiebe, die von ihm manchmal kommen. Also sagen wir es so, er ist ein sicherer Elfmeterschütze. Alles, was du ihm vorlegst, trifft er dann auch. Ich habe gerade eine gute Idee für eine Vertretungsfolge. Und zwar lassen wir mal zwei Leute vertreten. Und dann kommen Hannes und ich hier rein. Genau, Hannes und du als Vertretung. Ja. Warum nicht? Gut. Na. Aber nicht, dass dann Hannes dann euren Podcast hier dann übernimmt und dann mit Kuschi dann nicht mehr so viel podcastet. Ja, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Oh ja. Genau. Naja. Das Podcast-Karussell. Gut, also, genug der Vorrede. Dann lass uns doch einfach mal einsteigen. Worüber können wir denn berichten? Was ist los in Berlin? Was ist zuletzt passiert? Ich gebe einfach mal an euch weiter. Was liegt euch auf der Zunge? Was beschäftigt euch im Moment so? Weltpolitisch, keine Ahnung, Berlinpolitisch. Also in der Regel reden wir hier über Sachen, die schon gelaufen sind. Was ist mit der Klimaabstimmung? War die schon? Nein, die kommt noch. Ach, die kommt noch? Oh, dann sind wir viel zu früh. Dann wollen wir darüber gar nicht reden. Nee, ganz, doch, im Ernst. Ich habe es ja nur am Rande mitbekommen. Hätte ich den Brief nicht erhalten, wüsste ich nichts davon. Habt ihr schon eine Tendenz, wo ihr euer Kreuz machen werdet? Boah, schwierig zu sagen. Du hast, Stefan zeigt es gerade. Mhm. Das ist mal ganz gut, Stefan, im Podcast Dinge zu zeigen. Ja. Also falls ihr es da draußen gerade nicht Stefan hat uns sein Kreuz gezeigt und ich glaube, Stefan, wir müssen reden. Ja. Nee, also keine Ahnung, ich kann es euch, also ich, ja, also, ich wüsste nicht, wo ich jetzt gerade so mein Kreuz setzen würde wollen, weil es hat beides sein Für und Wider und worum geht's denn eigentlich? Das, genau, also es ist ein Volksentscheid, muss man schon mal sagen. Und da würde ich erstmal die Frage stellen, habt ihr bei den bisherigen Volksentscheiden überhaupt mitgemacht? Ja. Also ich mache auch überall mit, wo geht. Ja, weil ich bin halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also ich habe bei einigen mitgemacht, bei einigen nicht, so ehrlich will ich sein. Und es ist halt immer die Frage, was damit passiert. Und also der Volksentscheid, der jetzt in Berlin stattfindet, am 26. März, der geht um die Klimaziele. Es gibt ja Klimaziele für Berlin oder im Prinzip für den Bund, für Europa. Bis 2045 sollen bestimmte Reduktionsziele erreicht werden. Ich glaube, das alles im Detail jetzt aufzuschlüsseln, wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Aber man kann es ja vereinfacht zusammenfassen. Genau. Berlin hat ein Gesetz, und jetzt muss ich mal den Namen aussuchen, weil es so ein komplizierter Name ist. EWG ist die Abkürzung. Ich glaube, es ist das Energiewendegesetz. Energiewendegesetz. Das steht übrigens auf dem Schreiben, was du gerade in die Kamera gehalten hast. Da steht das ganz genau. Hier steht es auch, genau. Energiewendegesetz, Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Und darin ist festgehalten, dass Berlin bis 2045 sozusagen sich gewisse Reduktionsziele gesetzt hat. Und dieser Volksentscheid, der sich Klimaneustart Berlin nennt, das ist die Gruppe oder die Vereinigung, die dahinter hängt, die sagen, das ist viel zu spät, das muss früher passieren und sagen halt, bis 2030 muss das passieren. Genau, die setzen quasi den Rotstift an diesem Gesetz und haben ein paar Vorschläge. Ja. Die terminliche Sache ist die eine. Die andere Sache ist, dass am Wording ein bisschen gearbeitet werden soll. Genau. Aus Klimaziel wird Klimaverpflichtung. Und es soll sicherer sein, gesetzessicherer, oder? Ist auch absolut richtig, ja. Also ich finde es, wenn man sich was vornimmt, finde ich das auch einen besseren Sprech. Wenn du in der Sprache schon entschärfst, ja. Und ich glaube, das andere wichtige Wort ist, statt, war das Klima, wenn man eine Verpflichtung nicht, wenn man ein Ziel nicht, Zielerreichung heißt jetzt Pflichterreichung oder so. Also auf jeden Fall geht es in die Richtung, dass das Ziel zur Pflicht wird und so vom groben Gedanken hört sich das nicht verkehrt an. Es klingt erstmal gut, wenn man sich das einfach nur so zu Gemüte führt und die Stadt ist ja vollgepflastert auch mit Plakaten dazu, ne? Diese grünen Plakate. Ich habe nichts gesehen. Nee? Da gehst du aber blind durch die Stadt, würde ich sagen. Ja, Marc, wie sieht's bei dir aus? Ja, so viel ist es nicht. Also ich weiß, dass bei mir um die Ecke zwei Plakate, so eine großen Plakate sind, aber da kriegst du halt auch wenig Informationen. Da steht halt nur Volksentscheid, Klimaziele. Ja. Und dann denke ich mir so, okay. So nichtssagend. Ja. So nichtssagend, was soll ich jetzt damit anfangen? Und ich glaube, was ganz, ganz, ganz schwierig ist in der heutigen Zeit, ist das Thema Aufklärung halt, ne? Oder halt Wissensvermittlung, was ist damit gemeint? Die einen, also ich glaube, dieses Radikalisieren halt immer, ne? Also die einen sind halt extrem dafür, kleben sich dafür sogar auf der Straße fest und die anderen sind halt eigentlich nur genervt, weil sie halt einfach nicht durchkommen und zur Arbeit wollen und sich denken, naja, wenn ich jetzt hier im Stau stehe, ich lasse den Motor laufen bei minus 2 Grad, dann ist dem Klima jetzt aber auch nicht geholfen. Dann heißt es wieder auf der anderen Seite, naja, du musst ja nicht Auto fahren, du kannst ja Fahrrad fahren. Dann sagt der andere aber wieder, naja, warum soll ich bei minus 5 Grad Fahrrad fahren? Ist doch kalt, also da steige ich doch lieber ins warme Auto ein, ne? Wisst ihr, ob die Klimakleber die gleichen Menschen sind, die diese Initiative hier anführen? Das wollte ich auch gerade fragen. Ich denke nämlich nicht unbedingt. Das ist ja die letzte Generation, aber ob die da mit drin hängen, also vom Ziel wahrscheinlich, ne? Dann ist aber das so doch offiziell auch ein guter Beleg, dass sowas, also ich finde, dass diesen Volksentscheid, finde ich eine gute Idee. Das ist eine schöne Variante, das zu machen. Andere Menschen zu gängeln und zu nötigen, finde ich die unangebrachtere Variante, um seine Mission halt zu verbreiten. Von daher, ist ein guter Beleg dafür, dass das auch so geht. Und wahrscheinlich viel mehr Reichweite. Ja, es ist halt dieses Aufzwingen, ne? Manche Leute wollen sich halt irgendwie jetzt überspitze ich mal nach 2,5 Jahren Corona auch mal sich nichts aufzwingen lassen und sagen, ey, irgendwo möchte ich auch mal wieder leben. Und ich glaube, da muss halt einfach bei der Politik da oben erstmal anfangen. Also das halt Dienstwagen halt, also ich glaube, man muss halt so wie bei der Kindererziehung, man muss mit einem guten Beispiel vorangehen. Und wenn man das nicht macht, dann kann man es halt auch nicht, sag ich mal, vom allgemeinen Bürger oder vom Volk verlangen, dass die dann halt schreien, juhu, okay, und los geht's halt, ne? Also ich bin zum Beispiel in der Baubranche hauptberuflich tätig. Und da ist es ja ganz krass, weil das halt eins der größten CO2-Produzenten sind. Was teilweise da dann halt auch entschieden wird, sind halt Leute, die halt jetzt nicht ganz so viel im Detail stecken, um es mal milde auszudrücken, dann wird halt irgendwas verabschiedet, dass halt so und so viel Prozentfläche auf den Dächern müssen jetzt Gründächer sein, bei Fahrradüberdachungen muss alles Gründächer sein, auf den Dächern müssen Solarvorrichtungen angebracht werden. Aber findest du das doof? Ich finde es nicht zu Ende gedacht. Also der Ansatz ist richtig, aber es ist halt nicht zu Ende gedacht, weil warum nicht halt auch die Fassade, die Südfassade oder Südostfassade, Südwestfassade meine ich, Entschuldigung, auch mit Solarpaneelen versehen, dass man halt noch mehr Strom erzeugen kann oder so und dann halt aber auch die Gesetze so zu erleichtern, dass man halt ab einem gewissen KW-Erzeugung nicht als Kraftwerk gilt oder so. Also da sind ganz, ganz viele Themen aus meiner Sicht, die halt einfach mal so in den Raum geworfen sind. Dann wird entschieden, ja, so machen wir das, aber so richtig zu Ende gedacht hat es halt keiner, ne? Aber das, was du da beschreibst, das sind ja schon Konsequenzen von so einer Zielvorgabe, halt Maßnahmen zu treffen, die zur Erfüllung beitragen. Und deswegen finde ich diesen Volksentscheid, das erstmal so ein Gesetz irgendwie noch ein bisschen straffer zu ziehen, ein gutes Zugpferd für die ganze Aktion. Und ja, da werden wir wahrscheinlich bluten, aber dann muss man auch mal die Frage in den Raum stellen, müssen wir mit dem Thema jetzt loslegen oder nicht? Und ich glaube, da ist ein ganz klares, dickes, fettes Ja dahinter. Genau, also loslegen ja, aber man muss halt auch gucken, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, ne? Und das ist dann nicht dann das Verbot von jetzt von Radikalmaßnahmen vielleicht eventuell, sondern halt einen guten Konsens miteinander, ne? Also genau, das kann ja auch das Ergebnis sein von so einem straffen Ziel, ne? Dass Leute jetzt gezwungen werden, also weil die Maßnahmen vielleicht extrem sind, Leute sich extrem dagegen wehren, dass da vielleicht ein etwas heißblütiger oder ein hitziger Dialog zustande kommt, aber vielleicht mit einem schnelleren Ergebnis, als wenn man jetzt sagt, komm, lass mal noch ein paar Jahre warten. Ne, genau, also nicht warten, aber ich glaube, schnelle, hitzige Diskussion kann auch dann ganz schnell ummünzen in aggressive Diskussion auf der Straße mit Autos anzünden oder wenn die ganzen SUVs angezündet und so weiter. Also das sollte dann vermieden werden. Deswegen. Da müsste man eigentlich zu den Leuten sagen, guck mal, wir haben uns hier auf was geeinigt, ne? Und jetzt tut es nicht Not, da noch mehr, also ich glaube, so eine Aktion wie SUVs anzünden oder sie auf die Straße kleben, geht ja eher dieser ganzen Gesetzgebung voraus, weil eben keine klaren Regeln festgelegt wurden, weil die Ziele halt nirgendwo verankert sind. Also wenn das jetzt im Nachhinein dann auch noch passiert, dann glaube ich, macht man sie noch unbeliebter. Ja, aber ich glaube, ein gutes Beispiel, dass es halt so nicht funktioniert, wie es gerade funktioniert, ist ja dieses ganze Thema Braunkohleabbau und so weiter, ne? Also ich glaube, letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen war das dieses Städtchen da, was da geräumt wurde, ne? Also das ist halt, wo man sich sagt, so, okay, ich schreibe jetzt auf die Fahne 2035 bin ich, glaube, aus der Kohle raus und aufgrund der weltpolitischen Lage versucht man jetzt, oh nee, wir müssen jetzt doch ganz schnell Kohle nochmal verwenden, abbauen, weil wir sonst halt die Leute nicht versorgen können. Und da frage ich mich so, was macht ihr die ganze Zeit, ne? Also wie kann das passieren, dass halt Ziele in so einer Größenordnung schon von vornherein verfehlt werden? Und dafür muss Politik sich dann verantworten, ne? Und deswegen finde ich es halt gut, dass ein Gesetz. Aber da kommen wir gleich zu einer entscheidenden Frage. Wie verantwortet sich denn Politik, indem sie dann halt einfach abgewählt werden und dann demnächst in einem Aufsichtsrat von Gazprom sitzen? Schwierig halt, ne? Also ich glaube, Verantwortung oder Verantwortung übernehmen muss halt anders funktionieren, als nur ich trete zurück und gehe in die freie Wirtschaft, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe, aber ich kriege einen guten Vorstandsposten. Aber vielleicht spült genau so eine extreme Situation, dass so eine Sachen dann hoch, ne? Also in so einer ruhigen, friedlichen Sache wird sowas nicht auffallen, wenn einer nebenbei noch seine eigenen Interessen stark vertritt. Wenn der Kontrast hoch ist, möchte ich mal meinen, ne, zwischen den zwei unterschiedlichen Sichtweisen, dann glaube ich, ist da mehr Bewegung drin und da werden eher Sachen hochgespült, die nicht passen, als wenn sich alle einig sind. Ja. Ja, schon mal sehr interessant. Also wisst ihr denn auch, warum es überhaupt zu dem Volksentscheid gekommen ist, den wir jetzt vor uns haben? Bevor wir vielleicht dazu kommen, eine Sache noch zu diesem Volksentscheid, weil Marc hatte gerade eben von dieser Informationsnotwendigkeit erzählt. Absolut, ja. Da muss ich sagen, die ist bei dem Ding, also nicht nur die Plakate, die ich halt nicht sehe, die Marc nur teilweise sieht und dann nicht richtig versteht, auch die Broschüre, die ja darüber informieren soll, die ja von dem Antragsteller quasi gemacht wird, ganz ehrlich, die passt nicht in unsere heutige Zeit. Also bei der Auffassungsgabe, die gerade junge Menschen heutzutage haben, ist das komplett am Thema viel vorbei. Viel zu viel zu lesen. Ja. Ich bin da schon interessiert, aber ich blätter jetzt gerade nur so nebenbei durch das Seite 20. Also ich brauche eine Lupe für den Text. Ja. Also da sind manche AGBs dünner. Oder alle AGBs. Also das finde ich ein bisschen blöd. Das können wir heutzutage schon besser. Ich erinnere mich an Ein QR-Code muss darauf. Nee, nicht das, aber vielleicht also. Eine kurze Zusammenfassung. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man sich hier sehr intensiv ausdrücken möchte, aber da wenigstens mal eine Kurzzusammenfassung vorne ranzustellen also auch in einfachem Deutsch oder so. Ne? Wir haben über diese Initiative ja schon gesprochen. Ich finde, das machen die nicht ganz so gut. Ich weiß gar nicht, ob es eine Webseite gibt oder so. Ich glaube, man hätte vielleicht die Werbeagentur von der BVG beauftragen sollen. Ja. Also ich kann mich noch an einen Werbeslogan erinnern, der passt auch gerade zu dem Wetter draußen. Überall liegt weißes Pulver, aber die Fashion Week hat noch nicht angefangen. Ne? So eine prägnanten Headlines, einfach die dann auf gewisse Ziele hinweisen und einfach auch das junge Publikum halt ansprechen. Und ich meine, es geht ja gerade um das junge Publikum, ne? Also gerade um die Kinder, dass die halt auch eine Zukunft haben auf diesem Planeten und nicht um die alten Leute. Also jetzt nichts gegen alte Menschen, aber die sagen sich halt so, mir doch egal, ich bin in 5 Jahren, bin ich eh weg. Ich rauche jetzt noch, ich fahre den Dieseltruck noch durch die Stadt und dann ist das so, ne? Also bevor jetzt noch einer googelt, ich habe auch ein SUV, der jetzt auch nicht gerade das umweltfreundlichste ist, aber ich habe halt auch einen E-Roller, wo ich kurze Strecken versuche mit abzudecken. Aber da muss ich auch sagen, bei meiner Körpergröße und bei meinem Körpergewicht ist der Akku schnell unten. Okay, ja, Volleyballer halt, ne? Die sind groß, ja. Wir hatten bei uns jetzt zu Hause auch die Unterhaltung mit einem 9-jährigen Kind, was so aufgeschnappt hat irgendwie, dass wenn wir das unterschreiben, dass dann in ein paar Jahren wir kein Auto mehr fahren dürfen, also unser Benzinauto nicht mehr fahren dürfen. Und da hatte ich auch versucht zu vermitteln, dass rein theoretisch wir das Ding gar nicht unterschreiben bräuchten, weil uns kann es egal sein. Ne? Wir machen das letztendlich für die nachfolgenden Generationen. Und das finde ich auch, das fehlt in dieser kompletten Kommunikation. Und Ja, komisch, warum das so ist. Also wenn ich diese, ich habe, dahinter steckt ja eine Idee hinter diesem ganzen, hinter dieser ganzen Klimaneutralität. Das Ziel ist ja nicht klimaneutral zu sein, sondern ich glaube, das Ziel ist ja ein viel höheres. Und da sollte man doch die betroffenen Personen ganz besonders ansprechen. Also ich habe das auch vermisst in den Medien. Also für mich findet dieses Thema nur in diesem Brief statt. Ja, aber es war, ich glaube schon mal, es war vor 5 Jahren oder so oder 4 Jahren, als dieser Volksentscheid war mit Tegel offen lassen oder schließen. Mhm. Das war genauso schlecht vorbereitet, ne? Also wenn man sich das durchgelesen hat, war es genau die gleiche Infobroschüre, genau die gleiche Schriftgröße, Schriftart. Und dann waren für meinen Geschmack in diesem Pamphlet zu viel Widersprüche drin, ne? Also, dass man halt den Leuten halt nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Ich meine, man kann ja nicht sagen, ja, wir haben eine große Fläche. Ja, haben wir. Und die Fläche ist total toll, da ist Boden, ist total super, wo ich mir denke, so, naja, wenn da jetzt irgendwie 50 Jahre ein Flughafen war, die da Kerosin getankt haben, ausgekippt haben, dann könnte ich mir vorstellen, muss der ganze Boden halt einmal entsorgt, gereinigt werden, gefiltert werden. Also da steckt eine Menge, Menge Arbeit drin. Und wenn man die Leute da nicht richtig aufklärt und dann ärgert man sich oder wundert sich, hey, können die keine Kostenschätzung machen? Die haben uns was gesagt von 1 Milliarde, jetzt müssen wir schon wieder 6 Milliarden ausgeben. Mhm. Das ist ja komisch. Also einfach so dieses bewusste Zurückhalten von Information, weil man könnte ja zu viel wissen oder es könnte zu teuer werden oder, ne? Also das stört mich halt auch. Ja, es könnte dem Ziel im Weg stehen, ne? Ja. Genau. Ja, genau, es und könnte dem Ziel im Weg stehen. Ja, und sowas kommt, glaube ich, hoch, ne? Wenn man merkt, dass man da zur Marionette gemacht wird, mit irgendwelchem Speck gelockt und wie so ein Zauberer, weißt du, mit der Hand hier hinzeigen, alle gucken hin und die anderen Sachen verbergen. Nicht der richtige Weg. Weg. Illusion erschaffen. Genau, das ist es, ne? Das heißt, die sich da dann dafür interessieren, die würden sich natürlich auch noch weiter informieren, zum Beispiel über das Internet. Aber ich denke auch ein Großteil wird das Ding einfach in den Mülleimer geschmissen haben, könnte ich mir vorstellen. Nee, es liegt bei uns auf dem Ablagestapel irgendwo ganz tief dazwischen. Also ich habe Briefpost schon beantragt. Okay, meine Eltern auch. Ich habe übrigens Briefpost beantragt. Nein, ich habe natürlich Briefwahl beantragt. Das wäre ja, ist ja jetzt spannend, wenn die Post streiken sollte. Bin ich mal gespannt, was passiert. Na, die Post hat ja übrigens eine neue Idee, ne? Ja, aber bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz zu der Klimaneutralität. Der Marc hatte gerade erzählt von seinem E-Bike. Mir ist heute untergekommen, dass die Polizei E-Motorräder bekommen hat. Die Berliner Polizei, ganze 4 Stück. 4 BMWs. Wow. Ja. Diese Motorräder werden jetzt 2 Jahre lang getestet. Genau, und dann ist das Problem wahrscheinlich, also da müssen da so große Akkus drin sein, weil die Polizei hat ja nicht nur sich dabei, sondern die haben ja auch ein paar Utensilien und Ausrüstung dabei. Ich bin gespannt, wie lange die halten. Also ich hatte vor noch ein Thema zu dem Akkus und so. Wir waren vor 4 Jahren waren wir in Österreich, im Salzburger Land. Und die haben halt auch aktiv damit geworben, dass wenn du mit dem Zug anreist, dann kriegst du Vergünstigungen, kriegst dann noch so ein Ticket, dass du die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kannst und so weiter. Und da hatte Mercedes schon, Schleichwerbung, Entschuldigung. Alles gut. Da hatte wir haben ja auch schon genannt. Okay, eine Automarke aus Stuttgart hatte da schon einen Test-Kombi. Um das halt zu testen halt, ne? Und die Leute haben nur geflucht, der meinte so, scheiß Teil, das ist ständig alle, weil wir fahren hier Berg hoch, Berg runter, die Akkus sind halt noch bei Weitem nicht so und wenn es Schnee ist und Winter, dann sind die noch schneller weg und es war wirklich, ich glaube nicht zu 100% Elektro, aber oder doch, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall es steht halt mehr in der Ladegarage als dass es fährt und klar, 4 Jahre weiter ist die Technologie wahrscheinlich auch schon weiter, so eine Testphase kann auch schnell nach hinten losgehen, wenn es halt nur von Einzelnen genutzt wird und dann entschieden wird, nee, funktioniert irgendwie nicht. Ja, eine Veränderung hat halt immer mit Schmerzen zu tun, ne? Genau. Und die musste dann halt auch so weit wie möglich ausräumen. Und deswegen ist es nicht damit getan, eine gute Idee zu haben und vielleicht auch für die Umsetzung schon Pläne zu haben, sondern das muss halt auch wirklich mega gut vorbereitet und vorangetrieben werden, sonst verlierst du die Leute auf halber Strecke. Genau, es muss halt auch gleich von Anfang an eigentlich massentauglich sein, ne? Dass du es halt, dass halt viele das auch nutzen. Und ich glaube, das ist, bevor wir jetzt die Schere ganz weit aufmachen, es ist halt genau wie bei Fleischersatzprodukten, ne? Ja. Solange diese teurer sind als Fleisch, werden halt die Menschen mehr Fleisch essen als halt die Ersatzprodukte, ne? Das hatte ich letztens einen schönen Spruch gelesen. Wir leben in einer Welt, wo es günstiger ist, eine Kuh zu schlachten und Fleisch zu essen, als pflanzliche Rohstoffe oder Produkte zu erzeugen. Irgendwie so war das ging das in die Richtung, ne? Also das sagt ja schon einiges aus. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo man auf jeden Fall ansetzen muss, was halt auch dann zum Klimaziel beitragen könnte, müsste, sollte. Wobei an dieser Stelle Respekt an Rübenwald. Die sind ja bekannt für Wurst und die haben sich dieses Thema veganes Fleisch, vegane Wurst ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Ich finde, die machen super sympathische Werbung. Also ich bin gehört zu der Fleischfraktion. Ne? Aber die Nuggets schmecken sehr lecker. Ja, mich überzeugt halt schon die Werbung, weil die Werbung nicht auf diese Art und Weise ist, wie man es sonst von Vegetariern kennt, ne? Die dann schon sehr missionarisch unterwegs sind, sondern die Werbung. Also das ist wirklich super, super sprechgetroffen. Da fühle ich mich ganz entspannt an das Produkt herangeführt und nicht so, das darfst du nämlich auch nicht machen, Leute belehren. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, auch bei diesem Klimathema, zu sagen, du fährst dann dein Auto nicht mehr, du musst dann auf das und das verzichten, das funktioniert so nicht. Ne? Genau. Ja, daher noch sozusagen jetzt, um den Bogen wieder zurückzubringen, um den Kreis nochmal zum Volksentscheid zu bringen. Wie sieht's denn bei euch aus? Also die offizielle Frage lautet ja, stimmen Sie den Änderungen des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes zu? Ja oder nein? Habt ihr da jetzt auch nach den letzten Minuten vielleicht eine neue Tendenz? Nee. Vielleicht noch ein Hinweis. Also der Volksentscheid ist ja Ende März, weil das Abgeordnetenhaus dem Gesetzesentwurf des Volksbegehren nicht angenommen hat. Und deswegen muss jetzt ein Volksentscheid ran. Also ich sag mal so, man sagt ja immer, man soll auf die Sterne zielen, ne, damit man relativ hoch kommt. Deswegen ist meine Überlegung, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen 2030 ins Auge, vielleicht bringt es ja was. Also gibt es eben eine Chance. Ich glaube nicht, dass die 10 Jahre oder 15 Jahre mehr uns jetzt mit dem ganzen Thema entspannter umgehen lassen. So eine Vermutung. Wenn man sich das halt so durchliest, ich spule so nebenbei so ein bisschen auf dieses Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz so rein und ich habe noch nicht alles durch, werde es mir aber auch nochmal zu Gemüte ziehen, aber mir fehlt halt, also da steht so viel Blabla drin, so Juristendeutsch, da kann man nur hoffen, dass es besser vorbereitet ist als der Berliner Mietendeckel. Ich habe da noch nicht so richtig rausgefunden, was für Maßnahmen ergriffen werden sollen, was für konkrete Maßnahmen, also einfach nur zu sagen, wir wollen halt bis 2030 um 40% den CO2-Haushalt oder das CO2-Ausstoß senken. Maßnahmenplan CO2-Neutralität. Also mich würde es nicht wundern, wenn da keine Maßnahmen stehen, weil das ist ja erstmal nur ein Gesetz, was als Zielvorgabe gilt. Ja, aber wie erreichst du dann diese Maßnahmen? Oder wie, also einfach nur zu sagen, wir wollen halt dass es zurückgeht und unvermeidbare Kohlendioxidemissionen sind weitgehend zu kompensieren. Was heißt denn, sind weitgehend zu kompensieren? Also was genau muss getan werden, damit das Ziel, und das, also das ist ja, es ist ein Gesetz, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine Zielvorgabe, ne? Also ich mache ein Gesetz, um ein gewisses Ziel zu erreichen und jetzt Schlaubi Schlumpf wird nicht so richtig schlau da draus. Ja. Also da sieht man auch schon das Problem, ne? Also ich kann ja mal ein paar Gegenargumente, die sozusagen von der Stadt Berlin oder vom Abgeordnetenhaus genau, ist auch in dem Dokument in dem Flyer stehen. Also da ist immer hier ganz klar gesagt, dass die Forderungen des Volksentscheides oder dieser Gruppe, die sind halt nicht erreichbar bis 2030. Und was natürlich auch sehr gewichtig ist, Berlin kann da gar keinen Alleingang machen, weil es ja auf Bundes- und EU-Ebene auch funktionieren muss. Das ist ja auch in Paris, glaube ich, ist ein Pariser Abkommen, ne, wo mehrere Länder sich für diese Ziele bis 2045 entschieden haben. Von daher ist es auch schwierig, dass Berlin da irgendwie vorprescht. Ja, jetzt kommt halt wieder ein anderer Schlaubi-Schlumpf, der sagt dann halt dir, ja, guck mal hier, ich habe in Studie XYZ gelesen, dass Deutschland eigentlich schon relativ gut dasteht. Ja. Und es sind dann halt so Industrieländer wie China, die USA, die dem Abkommen gar nicht oder nur teilweise zugestimmt haben. Warum müssen wir denn noch machen? Ne? Ja. So, dann kommt Schlaubi Schlumpf Z um die Ecke und sagt so, ja, aber jetzt nehmen wir das Fracking-Gas, was mit Öltankern aus den USA kommt, die 1 Million Liter Schweröl oder irgendwie so verbrauchen am Tag, damit wir hier Gas haben, damit wir unser Klimaziel erreichen. Also es ist halt so, ich glaube, ja, du kannst es nicht alleine erreichen als Stadt, aber ja. Ich glaube, wenn die Stadt zum Beispiel da ihr rotes Logo aufgeben würde und sagen würde, wir machen jetzt hier, wir halten den grünen Daumen drauf und wir machen jetzt irgendwie ein neues Logo und wir versuchen halt die grünste Stadt zu werden. Ich meine, wir haben ja viele Parkanlagen, große Waldflächen auch in der Stadt und so weiter. Wenn du da hingehst und sagst, so, du musst halt einfach dein Werbekonzept ändern und ich glaube, dieses Ziel, das ist nicht erreichbar, ja, weil halt Lobbyisten dahinter hängen, die halt sagen, ja, nee, wenn ihr das macht, dann gehen wir hier raus aus der Stadt, so, ne, und dann suchen wir uns woanders was, wo wir halt unser CO2 produzieren können und dann ist es halt Oranienburg oder Grünheide, wo Tesla jetzt gebaut hat oder so. Das wird natürlich passieren, ja. So, aber also Probleme werden immer nur verschoben. Genau, und da muss man halt aber auch sagen, so, ja, okay, dann geht doch woanders hin, ist mir egal, wir haben den Volksentscheid jetzt zu akzeptieren oder wenn der positiv angenommen wird oder wenn halt die Mehrheit dafür ist, wir müssen halt dieses Ziel jetzt erreichen und das glaube, René hat es ja schon gesagt, es wird schmerzen, also es wird wehtun, aber ich glaube, wenn man eine gute Aufklärung betreibt, eine gute Werbung, eine vernünftige Werbung, sodass es alle verstehen, dann kann man auch so ein Ziel erreichen. Also ich sehe es halt aus sportlicher Sicht, ne? Also es ist halt, wenn das Ziel heißt, du willst nächstes Jahr Meister werden, dann versuchst du halt alles dafür, um nächstes Jahr Meister zu werden. Das ist, was ich meine mit Hochzielen, ne? Also es bringt ja nun nichts, das Ziel downzugraden, ne? Aber es muss ein realistisches Ziel sein, ne? Also du kannst jetzt nicht als Absteiger sagen, ja, wir werden Meister nächstes Jahr, so, ne? Ja. Da sagen die alle so, ja, nee, das ist nicht realistisch, so, aber, ne? Aber ist, dieses Hertha-Beispiel. Das ist für mich auch der einzige Streitpunkt bei dem ganzen Thema. Also wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wie ein Ziel aufgebaut sein muss, ihr kennt ja bestimmt die SMART-Methode. Ja. Ne? Ein Ziel muss spezifisch sein, ein Ziel muss messbar sein, Ziel muss, was war A? Attraktiv sein. Attraktiv, genau. Ziel muss R. Realistisch, genau. Das ist der einzige Punkt. Das zu prüfen, ob ein Ziel realistisch ist, finde ich ziemlich schwierig für beide Seiten. Ne? Und ein Ziel muss terminiert sein. Und das ist ja ganz klar gegeben. Aber zu sagen, so pauschal, nee, ist nicht realistisch, da fehlen mir dann auch die Argumente. Weil heißt das, bis 2045 ist das machbar? Und man weiß aber auch ganz konkret, bis 2030 ist es nicht machbar? Tja. Ne? Ja. Das werden wir sehen. Wir werden gespannt sein. Und ich finde auch, jetzt, um dieses Ziel zu stützen, müsste man mit Maßnahmen um die Ecke kommen. Bin aber auch der Meinung, die gehören nicht zwangsläufig in das Gesetz mit rein. Aber es wäre cool gewesen, da sind wir wieder bei Information oder Attraktivität, hätte man sowas schon mitgeliefert, um die Leute mit auf die grüne Seite zu holen. Dann ist sowas vielleicht erfolgsversprechender, als wenn. Ja, als man das einfach nur so in den Raum stellt. Genau, also klar, falls das falsch rüberkam, klar gehört halt Maßnahmen oder Präventionsmaßnahmen nicht in ein Gesetz rein. Aber wir haben ja festgestellt, dass halt so diese Infobroschüre halt fürs WC ist. aber wenn man dann halt so Aufklärungsvideos betreibt und sagt so, das ist das Gesetz. Und das wäre eine Maßnahme oder das wäre eine Möglichkeit, wie man dorthin geht mit ein bisschen Grafik. Ich meine, ich glaube, da wurde wieder so viel Geld ausgegeben in diese Druckbroschüre, wo ich mir denke, so, ja. Also so viel zum Klimaschutz. Ja. Ist es jetzt auch wieder klimaschutzneutral, wenn du diese ganzen Briefe rausschickst und so weiter? Ja. Ist digital dann wieder so Klimaschutz, weil Serverkühlung etc.? Ja. Ein Tod wird man sterben müssen, aber ich glaube, um halt da so ein bisschen nachhaltiger zu werden, muss man da halt auch das auch digitalisieren. Genau. Und wie viele Kids und Jugendliche sind bei Instagram, sind bei TikTok, Facebook, was es nicht alles gibt, und da mal so eine Werbung einzustreuen, an die Druckkosten sparen und dann dafür die so eine Werbung, und da bleiben mit Sicherheit ein, zwei Leute hängen und gucken sich das an und holen sich dann auch mehr Informationen, ne? Ja, also ich denke auch, man müsste die Leute begeistern, mitreißen, ne? Ruhig mal mit was Innovativem in so einer Situation um die Ecke kommen, womit man vielleicht nicht gerechnet hätte, und dann hätte man auch sagen können, oder die Message hätte auch sein können, so, das ist, was wir von der Politik fordern, worum sie sich jetzt kümmern. Ja. Ja. Also ich hätte also ein konkretes Beispiel jetzt für meine Branche wäre zum Beispiel zu sagen, man nimmt das, was man an CO2-Ausstoß verbraucht hat bei dem Errichten eines Gebäudes, das wandelt man mit einer Formel XY, gibt es bestimmt schon alles, um und pflanzt dafür Bäume oder schafft dafür oder setzt sich dafür ein, dass dann Flächen im Regenwald dafür erhalten bleiben oder unterstützt halt Leute, die halt in den Weltmeeren Plastik einsammeln und so weiter. Und irgendwie sowas halt, ne, dass man halt da gezwungen wird, gerade so diese großen Firmen, die halt auf Luxus-Apartments, Eigentumswohnungen, Hotels gehen, Bürohäuser, wo ich mir denke, so, es gehen jetzt eh alle ins Homeoffice, warum brauche ich jetzt noch das fünfte Bürohaus? Und da ist man dann halt einfach gezwungen, auch da schon eher drüber nachzudenken, was baue ich, wie baue ich. Und das ist das gleiche Beispiel. Das Bauen, also wenn man billig bauen will, dann baut man mit Beton und Stahl und nicht mit Holz, Stroh, Lehm. So, ne? Und dann ist man halt aber auch gezwungen, wenn man halt nicht mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet oder diese einsetzt, dass man dann halt da noch eine Kompensationsmaßnahme machen muss. Ja, sowas wie Gleisdreieck hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Es gibt mehrere schlechte Beispiele in dieser Stadt. Gut. Ja, aber so funktioniert halt Klimaneutralität, ne? Die ja in der Werbung immer angegeben wird, genauso wie Marx gerade beschrieben hat. Man macht irgendwie Schindluder, aber gleichzeitig aus mit irgendeinem Unterstützungsprojekt. Ja, aber wenn das der Deal ist, wenn das der Deal ist, doch so rein. Funktioniert das heute, ne? Also das erlebt man ja immer ziemlich. Ja, aber dieses Green ist ja dieses berühmte Greenwashing, ne? Also ja. Ich habe mir mal eine Doku angeschaut auf Schleichwerbung Netflix. wollte einer eigentlich herausfinden, warum in Japan auf diesem einen, in dieser einen Region, warum da so viele Delfine getötet werden, und das dann auch so dokumentiert und so weiter, und hat dann rausgefunden, naja, die Delfine essen halt diesen einen Thunfisch, der halt irgendwie für 1 Million Euro auf dem Schwarzmarkt dort verkauft wird. Deswegen werden dort die Delfine getötet. Und dann geht der halt weiter und hinterfragt halt alles, was halt so in der Seefahrt oder dieses Umweltschutz und Fischerei und bla und hast du nicht gesehen. Und da kommt dann raus, dass halt dann die Fischerei halt, um sich green zu waschen, das eine Siegel unterstützt, wo halt draufsteht, ja, das ist halt nachhaltiger Fischfang und so weiter. Die spenden da halt ganz viel Geld rein, produzieren aber gleichzeitig auf der anderen Seite halt ganz viel Plastikmüll mit ihren Bojen, mit ihren Netzen und so weiter. Und mit diesen Schleppnetzen zerstören sie dann halt ganze Meeresböden und so weiter. Und da kommt aber keiner so richtig ran, weil es ja Weltmeere sind und da hat keiner ein Hoheitsrecht und dann können sie halt machen, was. Also es ist halt so, kommst du von Hundertstel einfach. Ja, genau, kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Es muss dann halt auch nicht dieses Greenwashing, ja, ich unterstütze da irgendwas, sondern es muss halt wirklich Hand und Fuß haben. Nicht, dass sich da einer rausredet und sagt so, ja, du, hier, ich baue hier jetzt einen Wolkenkratzer am Alexanderplatz, der ist halt 1000 Meter hoch, ich habe so und so viel CO2 verbraucht, ja, ich kaufe mir einfach ein Stück Meer und in diesem Meer, das gehört mir dann, oder dieses Stück, diese Quadratmeter gehören mir, und dann finde ich jemanden, der mich da refinanziert, indem er da irgendwie sein Schweröl rauslässt oder so. Ne? Das darf halt, sowas darf halt nicht passieren. Ja, also diese Siegelgeschichte sollte man eh aufpassen, weil es ist kein Zufall, dass man bestimmte Siegel nur in bestimmten Ladenketten sieht. Die sind nämlich dann meist aus den eigenen Reihen, diese Siegel. Das ist übrigens, wir haben auch ein Siegel. Wir sind ja offiziell der Meister Berlin-Podcast. Ja. Und dieses Siegel haben tatsächlich auch nur wir. Richtig, das findest du nirgendwo anders. Ja. Aber streitet ihr euch da nicht mit dem anderen Podcast, der hier nicht... Ist ja auch unser Siegel. Sie können sich ja gern bewerben. Also wir könnten sagen, sie sind der Zweitmeister Berlin-Podcast, aber... Die sagen ja, sie sind der beste, Podcast Ostberlins oder so, ne? Wir haben immer gedacht, dass der beste Podcast zu sein genau das Ding ist, aber wir haben festgestellt, es ist viel wichtiger, der meiste Podcast zu sein. Ja, genau. Okay. Ja. Dann grenzen wir uns ab. Das ist halt wie der zweitbeste Scout zu sein, ne? Ja, da der erste, ein Insider. Da der erste nicht definiert ist, kann man sagen, er ist der Zweitbeste. Ja, ganz genau. Gut, ja. Aber eine Sache noch, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen gleich eine kleine Pause machen. Ich will nur, weil dieses Thema, ich habe Angst, dass das zu lang wird, wenn ich, was ich jetzt anspreche. Was man ja schneller durchkriegt als ein Volksentscheid, ist ja offenbar das oberkörperfreie Baden in den Berliner Bädern. Ah, sehr gut. Ja, spart man wieder Stoff bei der Produktion. Man ist doch gut. CO2 gespart, weil weniger Stoff produziert. Und du brauchst keinen Volksentscheid. Das fand ich viel, viel interessanter. Wir streiten uns da um Sachen rum und sowas. Brüste raus, bumm, okay, Haken dran, fertig. Genau. Also was René sagen will, heute gab es die Meldung, dass die Berliner Bäderbetriebe in dieser Saison erstmals erlauben, dass alle oben ohne baden dürfen. Und wir haben Glück, weil es war kurz davor, dass es andersrum gemacht werden sollte, dass Männerbrüste zu große mit einem Bikini-Oberteil bedeckt werden müssten. Ja, aber sorry, Alter, bin ich voll dabei, dass große Männerbrüste, Männerbrüste müssen verdeckt werden. Genau. Also René, wir haben uns entschieden für generelles oben ohne und ich glaube, ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Sommer. Also ich werde das kann man jetzt aber auch falsch verstehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit und hören uns mal schnell völlig anderes an. Stefan, die Kontaktmöglichkeiten. Liegt die Kassette schon drin? Die liegt drin. Ich drücke mal auf Abspielen. Mal ab. Irgendwas ist auch immer. Der Meister Berlin Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, wir sind zurück aus der Werbung. Schön, dass ihr noch dran seid. Und es geht jetzt mit Fernsehprogramm weiter. Stefan hat es ja vorhin schon angekündigt. Marc, du musst uns alles erzählen. Genau. Marc ist berühmt. Naja, wie heißt das so schön? 15 Minuten Ruhm, ne? Ja. Auf wie viele Minuten Sendezeit kommst du? Im Fernsehen? Ja. Ich glaube auf 24 oder so. Oh, 24 ja. Minuten. Also ich glaube. Also es waren zwei. Es waren zwei, ich fange mal von ganz von vorne an. Ja. Also ich habe irgendwann mir mal so zum Ziel genommen, ja, du musst halt ein bisschen was anderes machen, du brauchst einen Ausgleich zur normalen Arbeit, zu Volleyball, zur Familie, Papa sein, brauchst du noch irgendwas anderes und habe mich dann bei so einer, nicht Agentur, aber so einer Casting-Seite angemeldet und da bekommst du jeden Tag halt irgendwie Angebote, die halt frisch reingehen und dann habe ich mich halt auf ein paar Sachen beworben, habe ein paar Sachen gemacht, auch so für Studenten da irgendwie so Werbespots gedreht und genau, und dann waren halt unter anderem auch so zwei Sachen dabei. Einmal war es Römer ermittelt, da habe ich so ein Art Förster gespielt und beim Paintball ist einer gestorben, weil halt in den Paintball-Kugeln irgendwie was mit Erdnussbutter waren und der Allergie. Ja, der hat eine Erdnussallergie gehabt und hat es dann unter die Maske bekommen, den Schuss, und Ist erstickt. Ist dann daran. Klingt nach einer echten Story. Ja, klingt nach einer echten Story. Ja. Und, Achtung, Paintballkugeln können Spuren von Nüssen. Ja, es war halt irgendwie. Und ich habe gedacht, so, ja, komm, kannst ja mal einmal mitmachen, um zu sagen, okay, das ist nicht so das Format, wo du so rein willst, weil das ist es dir dann nicht wert, da irgendwie auf die Art und Weise berühmt zu werden oder so ein Z-Promi zu sein, um dann im Dschungelcamp dann irgendwie mal dabei zu sein. genau, das war so das Erste, wo ich gesagt habe, so, boah, Alter, das ist so bescheuert und es guckt sich eh keiner an. So. Dann kam von Sat.1 mal die Anfrage, mit Ingo Lenzen zusammenzuarbeiten, dafür so eine Serienhauptrolle zu haben. Dann habe ich gedacht, so, weil mich das Thema interessierte, da ging es halt um Krankenkassen, die halt einem Kleinkind die Diabetes-Pumpe, Insulinpumpe ist es, glaube ich, habe es schon wieder vergessen, seht es mir bitte nach, verweigern, und dann haben wir das halt so ein bisschen gespielt, und da hat mich einfach dieses Thema interessiert, und da wurde halt immer so auch so ein bisschen erklärt, so die Rechtsgrundlagen, also auch alles nur sehr oberflächlich, aber was man halt machen kann, und da habe ich gedacht, naja gut, okay, machst du noch einmal mit so, und ja. Und es hat ein bisschen Spaß gemacht auch, muss ich sagen. Also das Format zu drehen, das war besser als das mit von Römer da, mit diesem Staatsanwalt. Natürlich halt auch so, ja, diese schauspielerische Leistung. Ich bin ja kein Scripted gelernt. Reality ist das, ne? Ja, so halb gescriptet. Ja. Also du kriegst halt so ein bisschen Text, dann sagt der Regisseur halt auch so, ja, nee, komm, das klingt halt irgendwie scheiße, und da musst du halt immer aufpassen. Was ganz interessant ist, ist halt immer so, es wird ja irgendwie so 3 Minuten Film, wird ja immer einen halben Tag ungefähr so dafür gedreht, so, ne? Und da musst du mal aufpassen, okay, wo hatte ich jetzt das Glas? Wie viel war in dem Glas noch drin? Wobei dafür gibt es ja das sogenannte Continuity Girl. Ja, genau, die sind dann halt da rumgerannt und haben dann immer nachgefüllt und so, und dann wurde es aber vergessen und so, weil es ja auch immer so eine Low-Budget-Produktion sind. ja. Genau, aber komischerweise haben mehr Leute die Folge mit Lenzen gesehen auf Sat.1, wurde ich jetzt schon häufiger drauf angesprochen. Und die haben dann immer so, ja, ist er das? Nee, das kann er nicht sein. Doch, das ist er. Nee, ja. Nein, doch, das ist er. Genauso ging es mir auch. Weil ich hatte dich ja dann angeschrieben. Und ich muss sagen, ich bin durchaus ein Fan von Lenzen übernimmt, heißt es, glaube ich. Ja, irgendwie so. Ach, läuft das immer noch? Wann war die Produktion? Es läuft nur noch im Netz, glaube ich. Ah, okay. Ja, also auf Sat.1 kommt es leider nicht mehr, wird auch nicht mehr fortgesetzt. Nee. Aber ich finde es, wie du schon sagst, total spannend, weil es halt rechts nach echten Fällen irgendwie nacherzählt ist. Und das ist manchmal gar nicht so uninteressant. Ja, was bei Lenzen auch ganz witzig war, ich sollte ja dann so ein bisschen, aggressiv gegenüber der Sachbearbeiterin von der Krankenkasse spielen. Ja, ist mir ja nicht so schwer gefallen. Und aber die hat danach mit keinem Wort mehr mit mir gesprochen, ne? Echt? Die war, also, so, war ja auch eine Schauspielerin. Alles Profi. Ja, es war auch so eine Pseudo-Schauspielerin. Also ja. Ich würde mich jetzt nicht als Schauspieler bezeichnen. Ich glaube, dazu gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Aber die war so so erschrocken, dass sie das nicht verarbeiten konnte, dass ich danach, wenn so, das heißt so ein Schnitt oder Cut oder so, ne, oder Ende im Gelände, dass ich dann halt wieder völlig normal war, so, ne, also. Schön, dass du so schnell umschalten kannst. Ich hab Angst vor dir und so, nein, ich möchte jetzt nicht und so. Es war, die war bestimmt so, nur noch in ihrer Rolle drin. Ja, kann sein so, aber es hat sie gut durchgezogen dann eine Weile. Ja. Marc, ja. Ich habe noch ein paar produktionsspezifische Fragen. Oh ja. Jetzt. Also erstmal, ich misch mal quer durch den Gemüsegarten, eine technische Frage. Wie wurde der Ton aufgenommen? Über eine Angel? Einmal mit einer Angel, und dann, wenn wir Sprechrollen hatten, haben wir noch ein Funkmikrofon gehabt. Echt, wo wurde das befestigt? An den Klamotten, ne? Also nicht vor dem Mund. Das wurde dann halt irgendwie hier so an den Klamotten unter dem T-Shirt so ein bisschen befestigt. Okay. Dann hast du das Kabel hinten durchbekommen und hast es dann in der Hose gehabt. Dann ist dann nebenbei noch einer mit einer Tonangel durchgegangen. Mhm. Und wenn das manchmal nicht so ganz funktioniert hat, weil der Ton nicht da war, dann musstest du es nochmal spielen. Und das ist das Schlimmste, wenn du keinen, oder was heißt das Schlimmste? Also für mich war es halt sehr unangenehm, wenn du keinen vorgegebenen Text hast. den du halt in dieser Szene immer wieder neu aufsagst, sondern dieses improvisierst oder was heißt, oder dir was ausdenkst, weil halt der Regisseur sagt dann so, ja, sag das doch vielleicht mal so und so. Ja. Und dann sagst du das so und dann sagt er, nee, oder da war irgendwas war falsch und du hast aber irgendwie so 2 Minuten gerade irgendwas erzählt, ohne dir das nochmal anzuhören, wird dann gleich so, ja, okay, und nochmal ab, wir haben nicht so viel Zeit, kostet Geld und gleich geht's nochmal. Und dann ist das so, nee, davor hast du das so und so gesagt und das musst du nochmal so und so machen und dann denkst du dir so, irgendwas dann völlig verwirrt. Das heißt, du hast also kein Skript gehabt, in dem Skript stand du hast, nur du hast die Situation beschrieben. Ja, du hast ein Skript gehabt und da sind so Schlüsselwörter, Sätze teilweise drin. Manchmal stehen halt auch so ein paar Textpassagen, die hast du dann auswendig gelernt. Und dann, was ich eingangs schon gesagt habe, dann kam der Regisseur und meinte so, nee, komm, wir machen das anders so. Dann denkst du dir so, okay, ja, lass loslegen, macht Spaß. Wie viel Kameras sind da zugegen bei einer so einer Sequenz? Wird das aus verschiedenen Winkeln gleichzeitig gedreht? Nee, oder? Also bei diesen Low-Budget-Produkten, wo ich jetzt mitgemacht habe, war immer nur eine Kamera und deswegen hast du halt dann immer die gleiche Szene dann nochmal aus 3, 4 Kameraperspektiven gedreht. Ich hatte einmal bei einer größeren Produktion mitgemacht, da haben wir in einer Karaoke-Bar Party gefeiert und da wurden, es war vom ZDF, der Nachfolger von Zweiraumwohnung, ich glaube Dreiraumzimmer oder so hieß das, da waren dann 5 oder 6 Kameras gleichzeitig. Also ja, da zahlen wir ja auch genug Gebühren, damit da ordentlich Produktion rauskommt. Ich wollte sagen, ne? Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, es war immer der große Traum, zum Öffentlich-Rechtlichen zu kommen, weil da fließen ganz andere Gelder als beim Privatfernsehen. Ja, klar. Also das hast du da gesehen auch dann. Aber was ich dann halt wirklich richtig scheiße finde, und falls dir da irgendeiner zuhören sollte, gib bitte allen, die an diesem Film mitarbeiten, das gleiche Essen. Ah. Nicht, dass die einen halt irgendwie feinsten Kaviar und Lachs bekommen und die Mitarbeiter Ton, Film und Komparsen halt irgendwie Nudeln von vorgestern mit Tomatensoße vom letzten Jahr. Das ist ja, so, wo du denkst, so, boah. Traurigerweise okay, also so eine Fernsehkrankheit, Vitamin B und Nähe zu Hören spielt eine ja, große Rolle beim Fernsehen. Ja, klar. Also das ist halt, die Erfahrung habe ich da auch gemacht. Dann noch eine Frage, noch eine produktionstechnische. Du hast ja sicherlich nicht nur gesprochen, also ich stelle mir das vor, es wird sehr dialoglastig sein. Gibt es auch Situationen, wo kein Ton aufgenommen wird, wo der Regisseur dann einfach nur, ich kenne es so von Produktion, so reinredet und dann sagt, okay, komm, der hat dich jetzt richtig angekotzt, du bist jetzt richtig sauer und das, also während des Drehs, weil diese Motivationsspeeches fand ich nämlich eigentlich sind ganz cool, weil du dann besser in die Hand genommen wirst. In einem Dialog ist ja nicht möglich. Ja, nee, also es waren halt auch so, wo du dann halt nur die Kamera drauf war, wo du keinen Ton hattest, und dann genau das, was du gerade gesagt hast, dann auch war so, ne? Also das war bei einem Studentenfilm, da habe ich einen Hooligan gespielt. Und da hatten wir dann auch eine Stuntfrau, die uns dann eine Choreo einstudiert hat, so innerhalb von einem halben Tag, und dann haben wir das dann so eine Eiseskälte gedreht, und dann war dann halt genau so diese Sachen, ihr prügelt euch jetzt und dann ist die Kamera nah und ihr müsst kurz ausharren, und dann denkst du dir auch so, okay, ich kann nicht mehr, aber du musst aushalten und dein Gesicht, und es waren auf jeden Fall coole Erfahrungen, also will ich nicht missen, ne? Also und ich glaube, es ist auch schwieriger, als man denkt. Also ich habe für so einen Hero-Shot mal vor der Kamera gestanden. Und also sprich, da wird man als Person nur gefilmt und dann wird irgend so entweder ein Produkt oder ein Text eingeblendet, ne? Und da fand ich das unheimlich hilfreich, dass der Regisseur gesagt hat, du bist stolz, du bist ein, ich war ein Bauarbeiter, das war für eine Biermarke, habe ich da Werbung gestanden. Du bist stolz und denk an deinen großen LKW, den du hast und so. Und weil es ist ziemlich schwierig, wenn du so eine Anweisung kriegst, sei mal, guck mal stolz, guck mal fröhlich, das so umzusetzen. Also das muss dann schon auch mit Bildern angereichert sein, wenn man kein Schauspieler ist. Ja. Also da fand ich sehr interessant, diese Technik. Aber was mir noch einfällt, ist, dass bei diesem Römer-Ding war dann halt so der Regisseur so drauf, wo du, das versteht die Omi nicht. Wir machen das hier für die Omi zu Hause. Mhm. Wo ich mir denke, so Zielgruppe, ja. Aber ich würde sowas nie reden. Also ist mir doch egal, ob die Omi das versteht oder nicht. Also, aber so dieses, ja, dieses Zielgruppendenken, wo ich mir denke, so, ja, aber die Omi, also da weiß doch jeder, dass das halt aber da, also dadurch entsteht komisch ist, ne? Ja, dadurch entsteht aber diese Charakteristik, die man von diesem Scripted ja, Reality-Krempel kennt. Und an der Stelle, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch unterkriege, einen absoluten Fernsehtipp auf RTL Plus. Im Webbrowser kann man sich die letzten Folgen immer angucken. Prominent getrennt. Ich habe das neulich mitten in der Nacht laufen gehabt und dann dachte ich so, Moment mal, das ist nicht echt. Die sprechen genauso, wie man das aus Scripted Reality Sachen kennt. Das kann man nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, was das ist, aber das schwingt so irgendwie mit. Und diese Sendung ist einfach mal so schlecht. Ich habe festgestellt, nach Scheiße und richtig, richtig Scheiße kommt genial. Es ist, okay. Ich kann es euch nur empfehlen, guckt euch eine Folge an. Und also ich konnte nicht ausschalten, ich fand es wirklich den Hammer. So schlecht war das, also es ist wirklich positiv den Hammer, obwohl es wirklich schlecht war. Okay. Richtig schlecht. Ja. Hm. Genau, Marc, sag doch. Wie lange, Marc, habt ihr für eine Folge gedreht? Genau, also mehrere Drehtage? 23 oder? Minuten dauert ja eine fertige Folge. Wir haben für Römer waren es 1,5 Tage und für Lenzen waren es, ich glaube, auch 1,5, 2 Tage. Mhm. Also es war so insgesamt, es war dann immer so ein bisschen gesplittet. Ne? Die hatten ja dann auch gleich andere Produktionen noch dazu. Und also auf was man sich einstellen muss, ist so als Komparse oder auch als so ein Serienhauptdarsteller oder Folgendarsteller, wie sie es genannt haben, man hat unglaublich viel Wartezeiten, weil die, also die Kamera muss umgebaut werden, das Objektiv muss umgebaut werden, jetzt die andere Rolle, dann wird halt mit der einen Person gedreht, nur aus dem Schnitt, nur aus dem Winkel, dann bist du irgendwann mal dran, nee, jetzt bist du doch nicht dran und A und hier und B und C, also man sollte sich auf jeden Fall was zu lesen mitnehmen oder irgendwas, um die Zeit zu vertreiben. Also man muss halt, man wird fürs Warten bezahlt, sagen wir es mal so. Nichts für Ungeduldige. Und es wird nicht chronologisch geschossen, nehme ich mal an. Nee. Also wobei du fängst das dann wahrscheinlich auch einiges erleichtern würde für den nicht geübten Schauspieler. Ja, also ja, glaube schon. Weil dann halt so teilweise auch so geil sind dann immer so, ja, jetzt guck überrascht. Und wenn du die Szene 20, wenn du die Szene 20 Mal gedreht hast und dann so, also so immer so, oh ja, okay, ah, ich bin total natürlich, ja. ich bin total überrascht. Ach Mensch, ja. Sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, ne? Ja. Ja, also das ist dann immer witzig. Beim ersten Mal bist du dann vielleicht überrascht und geil ist dann, wenn die dann sagen, so nach 10 Versuchen, ja, wir nehmen den ersten. Der erste war gut. Ja, genau. Der war am besten, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine Slotmaschine für den Regisseur, ne? Man denkt immer, wenn man nochmal zieht, dann kommt was noch Besseres. Ja. Es war, ich war auch letztens, hatte ich einen Werbespot für DM gedreht. Und zu sehen, ich glaube, gedreht haben wir 2 Stunden, zu sehen bin ich, glaube, 5 Sekunden. Immerhin. Es hat schon Fälle gegeben, wo der gut bezahlte Schauspieler gar nicht zu sehen war. Ja. So, also ich wurde einigermaßen ordentlich bezahlt, aber es ist dann halt so, weißt du, man fragst du dich so, wow, okay, für 5 Sekunden jetzt im Bild zu sein, 2 Stunden, ja. So ist aber halt immer die Frage, was die halt schneiden halt am Ende dann raus, ne, was dann halt gewollt, gewünscht ist, ja. Ja, aber echt top, echt spannend, muss ich sagen. Also bin ja auch so ein bisschen zum Fernsehen gekommen, aber eher nur als Zuschauer. Das ist auch schon mal spannend zu sehen, wie so eine Sendungen produziert werden. Aber so als Schauspieler, weiß gar nicht, René, wollen wir uns nochmal bewerben? Aber du, ich merke gerade, das ist ja super interessant, weil wir haben ja alle 3 Perspektiven quasi. Ja, richtig. René war der in der Regie. Ich war in der Produktion gewesen. Ja. Der Marc war vor der Kamera. Und ich der war Stefan, hinter der Kamera. Der sitzt hinter der 4. Wand. Ja. Und wir waren ja auch schon im RBB-Sendezentrum und haben dort auch. Ich hätte gern noch eine Sache hätte ich gemacht. Ich hatte letztes Jahr eine Anfrage von der Staatsoper in Berlin. Da hat jemand große Männer mit, die mussten einfach nur groß sein, für die Walküre-Vorstellungen gesucht und da sollten wir dann so Wachmänner spielen und so weiter. Und dann hatten wir dann auch einen Choreografen. Aber die Leute sind ja völlig abgespaced. Also A, fing das schon so an, dass ich ja auch noch einen richtigen Job habe und jetzt nicht von der Hand in den Mund lebe, dann noch mein Sport und dann noch Papa bin. Aber dann war so, ja, per Mail dann auch immer alles so, ne? Ja, Probe um 14 Uhr fällt aus, ist dann heute um 18 Uhr. Alles spontan. Und du denkst dir so, wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich hab grad alles. Vorsichtig, was du sagst. Die Stadt aber befindet sich in Familienbesitz. Ich habe tatsächlich auch schon auf der Bühne gestanden als kleines Kind. Alles gut, nein, alles gut so, ne? Aber dann, das war mir so wild, und dann konnte ich das auch nicht mehr realisieren. Hab gesagt so, sorry, tut mir leid, es geht halt einfach nicht. Sucht euch einen anderen Großen. Und auch die Leute, die dann dabei waren, waren jetzt, dachte ich immer so, okay, ihr seid jetzt nicht die hellste Kirche. Aber was geil war, die haben mir einen Mantel maßgeschneidert. Der sah schon, also ist ja auch immer ein Problem, wenn man so über 2 Meter ist, lange Arme hat, lange Beine hat, nicht gerade dick ist, dann ordentliche Klamotten zu finden, also die halt auch wirklich gut aussehen. Und da hatte ich einen Mantel an und so, da dachte ich mir so, wow, okay, jetzt verstehe ich den Satz, Kleider machen Leute. Also der war wirklich so, also wenn die Oper behalten dürfen? Nee, leider nicht. Aber wenn die Oper mal halt einen Ausverkauf macht, dann werde ich mal da reingehen und gucken, ob der noch da ist. Ist halt auch so bescheuert. Du kriegst, der fährt den Maßanzug an oder Maßklamotten und dann so, nee, ist der Staatsoper, gehört er dem Staat? Ich so, nee, dann sag mir doch einen Preis. Ja, den können sie nicht bezahlen. Wo ich mir denke, so, du weißt doch gar nicht, was ich eigentlich mache, so, ne? Also dieses Vorurteil, genau. So, kannst du nicht bezahlen. Ich glaube, das ist einfach nicht vorgesehen. Das kommt in Fundus und irgendwann wird dann mal. Ja, irgendwann, genau, und irgendwann wird es dann für 2,50 Euro verscherbelt, weil muss ja raus, wir brauchen Platz. Hättest einen Zettel in die Tasche machen müssen. Ja. Für Marklau. Und reserviert. Aber sehr cool, also wirklich gut ab. Also es gibt noch weitere Projekte, man muss die Augen aufhalten, dann sieht man Marc auch mal im Fernsehen. Das ist sehr gut. Dann müssen wir dich auf jeden Fall bei Instagram mal verewigen. Obwohl, wir verlinken einfach deine Accounts, weil du bist ja auch in deiner Kommentatorenrolle, bist du ja auch zum Beispiel bei Instagram mit unserem Freund Johannes Japs. Das können wir alles verlinken. Machen wir in den Shownotes, da seht ihr das alles und dann seht ihr auch mal Marc in echt und vielleicht findet er ihn dann auch mal im Fernsehen. Ja, obwohl die Projekte wahrscheinlich jetzt aktuell nicht so viele sind, weil Kommentatorentätigkeiten nehmen doch schon sehr viel Zeit gerade in Anspruch. Ja, aber die Saison ist ja auch wieder vorbei bald. Ja, ich glaube, da brauche ich aber auch erstmal ein bisschen Luft. Das ist auch gut. Ja, du musst auch an dich denken, Marc, ne? Ja, an mich. Ja. Genau. So ist das. Ja, also wirklich cool und toll, dass wir da irgendwie eine Gemeinsamkeit alle drei haben. Sonst würden wir nicht hier sitzen, ne? Das stimmt. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Ne? Haben wir denn, wir haben kurz überlegt in der Pause, ein wichtiges Thema für Berlin, mit Berlin-Bezug, ist ja auch immer wichtig, gibt es ja noch, was wir unbedingt erwähnen müssen, nämlich Ende März. Marc, hast du da vielleicht schon von gehört, wer uns besucht? Uns? Hier? Uns, also in Berlin. Achso, ich dachte im Podcast. Ende März besuchen mich ganz viele Kinder, wo ich mir noch was einfallen lassen muss für den Kindergeburtstag. Ja! Also, und wenn du dann, also bevor wir jetzt die Auflösung geben, ist euch schon mal aufgefallen, dass so Kindergeburtstage, wenn du so irgendwelche Veranstaltungen machen willst, wo du denkst so, ey, come on. Kann doch nicht wirklich euer Ernst sein, für 12,50 Euro eine Bahn Bowling und dann ein Getränk Fanta, Cola, Sprite und Essen ist dann Pommes oder einen Cheeseburger oder Hamburger. Ja. Wo ich mir denke so, ja, toll, wirklich geil. Also wie kreativ und ist vielleicht das Einfachste und die Kinder essen vielleicht gar nicht viel, aber Thema Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, könnte man absolut auch da anfangen. Aber Kinder essen doch nichts anderes als Pommes, oder? Ja, klar, es ist halt, da wären wir wieder bei dem Punkt, man ist das, was man vorgesetzt bekommt, ne? Genau. Also wenn man. Also ich habe damals in dem Handbuch gelesen, Kinder essen nur Pommes, meine Kinder kriegen nur Pommes. In dem Handschuh. Also meiner isst gerne Sushi, aber wenn jetzt für 8 Kinder Sushi zu bestellen, das wird, wo die Hälfte dann das nicht isst, Dann gebe ich dir den Tipp, man kann auch für 8 Kinder Sushi selber machen. Ist gar nicht so kompliziert, wie sich das anhört. Ich weiß, haben wir auch schon gemacht, aber wir sind halt, weil wir gesagt haben, unsere Wohnung ist zu klein für 8 Kinder. Ich wohne zwar im Prenzlauer Berg, aber es ist wie hier so. Na. Wir wissen, wie groß eine Prenzlauer Bergwohnung ist im Vergleich zu einer Wohnung in Marzahn oder Hellersdorf. Ich glaube, meine ist sogar, glaube ich, kleiner als eine Wohnung in Marzahn oder Hellersdorf. Nee, ich meine für denselben Preis. Ach so, für den Preis, ja. Da sind, glaube ich, mal locker zwei Prenzlauer Bergwohnungen. Erzähl doch mal, Marc, wie viel Quadratmeter hast du denn? 60. 60? Nö, 200. Ist größer als meine. 200. Aber du bist halt nicht alleine. Also ja, für 2000 Euro kann man jetzt auch nicht so viel verlangen, ne? So viel zahlen wir dann Gott sei Dank noch nicht. Das kommt noch. Eieiei. Ich bin auch nicht bereit, so viel Geld auszugeben für Mietwohnung. Ja. Aber ich will hier wohnen bleiben. Das ist, weil hier ist mein Kiez. Hier, ich habe hier alles, was ich brauche. Training ist nicht weit weg. Man ist schnell in der Innenstadt. Ich kann das noch nicht so wie der Rest meiner Familie rauszuziehen aufs Land oder in die Vororte. Wir nennen den Speckgürtel. Den Speckgürtel. Den Speckgürtel. Aha. Ist nicht so, komme ich noch nicht so ran. Auch so ein Einfamilienhaus, wo der Nachbar 5 Meter, wo du abklatschen kannst beim Sex. Ist nicht so meins. Ja. Interessant. Jetzt wird es immer spannender mit Marc. Jetzt haut er so ein paar Sachen raus hier. Sehr gut. Ja, nach einer Stunde 14 muss ich ja auch gucken, ob Johannes noch weiter zuhört. Ja, genau. Jetzt wissen wir, was Marc in seiner Freizeit macht. Genau. Auf jeden Fall nicht abklatschen beim Sex, ja. Okay, ohne abklatschen. Aber Stefan, wer ist denn jetzt unser Gast? Na, der Gast ist ein ganz berühmter, und zwar der britische König Charles III. Und seine Frau Camilla. Die kommen nämlich wenn die dann da noch zusammen sind. Ja. Müssen die nicht zusammenbleiben? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also es ist ja eh die Frage, ob die Ehe nicht so oder so annulliert wird, weil sie ja beide schon mal verheiratet waren. Und das geht dann nicht. Das geht wohl, glaube ich, irgendwie nicht. Okay. Weil die Krönung ja in der Kirche stattfindet und die Kirche akzeptiert ja nicht die zweite Ehe quasi. Irgendwie kam er jetzt wohl auch raus, dass die Camilla fremdgegangen ist mit ihrer ersten Ehe, glaube ich, oder irgendwie was. Haben wir unsere neue Frau Koludewig hier. Ja. Hast du das in der neuen Post gelesen? Die habe ich nämlich noch nicht durch. Nee, ich sehe das immer, wenn hier so ein neues Tab aufgeht, dann sind doch immer irgendwie so eine Headlines. Du weißt schon, dass sich die Inhalte nach deinen Interessen orientieren? Deswegen, ja, vielleicht behältst du für dich, was da noch an alles so aufpoppt. Naja, ansonsten ist es zu 85% ist es Sport. Genau. Aber so eine hetzerischen Überschriften, die lese ich mir dann schon ganz gerne mit denen. Und dann steht halt so irgendwie so bla bla bla bla, okay. Einfach nur eine Clickbait-Headline. Ja, genau, das ist ja heute so, ne? Also vom 29. bis 31. März kommen die nach Berlin, Brandenburg und Hamburg. Und interessant ist ja, der ist ja noch nicht gekrönt, ne? Das ist ja erst am 6. Mai. Ist ja nicht mal ein richtiger König. Dann wird er richtiger König. Nein, ich meine, der ist noch nicht mal richtiger König, wenn der zu uns kommt. Nee. Muss er dann eigentlich vor uns knien, oder? Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber soll wohl ein besonderer Besuch sein, wie auch immer. Wird er denn in die britische Botschaft gehen? Ja, gehe ich doch mal von aus, oder? Ihr kennt den Skandal um das Stückchen Straße vor der britischen Botschaft? Du wirst uns erleuchten. Halt gesperrt. Ja. Ist gesperrt, am Adlon, diese kurze Stück Straße. Ja, ja. Also wo sie ist, weiß ich ja, aber. Genau. Und die ist gesperrt, Berlin kämpft um dieses Stückchen Deutschland und hat es leider noch nicht gegen die Briten durchsetzen können. Es gehört leider noch immer den Engländern. Wo ich mir denke, so wie blöd muss man auch gewesen sein, das den Engländern überhaupt erstmal zu geben. Ja. Selbst die Amis haben kein Stück Straße bekommen. Nee, das stimmt. Die Straße darf man befahren. Und die BVG muss ja deswegen mit dem Bus so umständlich fahren. Ja. Ach, die Briten. Ja. Und unser Marc hat übrigens noch einen Fakt dazu hier präsentiert. Du meinst der von früher, der Marc? Genau, der damalige Marc. Es gibt nämlich ein Logo für diese Krönung. Und das hat wohl ein Ex-Apple-Design-Chef entworfen. Den Namen kann ich euch gerade nicht sagen, aber der hat das wohl entworfen. Okay. Na, kleiner herzlichen Glückwunsch. Ja, so ist das. Aber ich staune, Marc, Mensch, dass du da so viel weißt drüber. Mensch, ich bin ja entsetzt. Das Allgemeinbildung. Wenn das irgendwann mal bei der Krönung? Bitte? Ist das von Dallmayr? Ist das nicht, nee, wie, was ist die Krönung? Nee, das ist eine andere Krönung. Ach so, okay, gut, sorry. Ja, aber wenn das halt mal die 1-Million-Euro-Frage ist, muss man das doch wissen, ne? Ja, richtig. Warum kann die kann Prinz Charles und Camilla, oder ihr König Charles oder wie auch immer er heißt, mir egal, nicht gekrönt werden. In Westminster Abbey. Man du weißt, Marc, wenn ich dreimal huste, ist es B. Okay. Das muss doch C sein. Das ist auch so geil. Oh mein Gott. Ja, so ist das. Wir haben heute einen Gast, deswegen, ich finde, da können wir ruhig mal ein bisschen entspannt noch machen. Weil das müssen wir mal ausnutzen. Wer weiß, wann Marc mal wieder die Zeit hat. Gott, ey, du bist ja mutig. Ich weiß gar nicht, ob das ob ich so viel Band in meiner Maschine habe, aber. Ja, du, wenn nicht, legst du eine neue Kassette ein, ist ja kein Problem. Weil, jetzt müssen wir doch nochmal auf unseren Kumpel Johannes zurückkommen. Ich habe nämlich neulich eine Folge von seinem Podcast gehört. Da hat er irgendwie berichtet, wie er mit dem Regionalzug aus Schwerin nach Berlin zurückgekommen ist und den ICE verpasst hat. Und da kann ich auch was zu sagen. Marc, du weißt es noch gar nicht, nämlich am 1. April bin ich in Dresden zum Volleyball. Spielt nämlich der Dresdner SC gegen Stuttgart. Habe ich mir eine Karte organisiert und habe das ja schon mal gemacht in der letzten Saison und fahre dann sozusagen mittags nach Dresden mit der Bahn und nach dem Spiel wieder zurück, dachte ich, weil nach 19 Uhr gibt es halt aus der Landeshauptstadt von Sachsen keine Direktverbindung mehr nach Berlin. Und da müsste man umständlich Regionalzüge nehmen. Ja, Marc schüttelt schon den Kopf. Das passt zu der Story, die Johannes erzählt hat, so ein bisschen. Und dann nehme ich halt jetzt den Flixbus. Ich wäre so gern Bahn gefahren, liebe Bahn, aber wenn kein Zug fährt. Warum bleibst du nicht noch einen Tag in Dresden? Weil am nächsten Tag bin ich in KW. Da muss ich zum KW-Spiel. Die Jungs von KW haben uns ja neulich beim VCO unterstützt und da haben wir gesagt, wir müssen unbedingt noch ein Spiel bei KW mitnehmen und das ist dann am Sonntag, den 2. April wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Und deswegen geht es nicht anders. Sonst hätte ich mir vielleicht ja doch noch eine Nacht dort genommen. Aber naja, nun wird das mit dem Flixbus ja auch klappen. Na? Gut. Ja, aber sehr spannend, die Bahn. Und wir hatten ja noch das Thema Deutschland-Ticket, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Da gibt es auch viel Spannendes zu berichten. Da war auch eine geile Werbung von der Noch-Bürgermeisterin. Was stand da? 29-Euro-Ticket, weil sie es kann. Wo ich mir denke so, naja, es hat ja davor schon nicht funktioniert und alle sagen, es ist nicht realisierbar. Also man muss ja auch mal sagen, ja, es ist auf der einen Seite es ist gut, dass man halt günstig reisen kann durch ganz Deutschland, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, es gibt ja auch Investitionskosten, also Streckenausbau oder Infrastrukturausbau, Infrastruktur erhalten, sanieren, modernisieren und so weiter. Also das ist finanziert sich ja nicht alles von Luft und Liebe, ne? Ja. Also und dann zu sagen so, ja, 29 Euro Ticket, dafür setze ich mich ein, das ist mein Hauptwahlziel. Ja, und dann wirst du so halb abgewählt und ja. Okay. Ja, so. Also ja, aber das ist halt, da sind wir wieder beim Punkt, wie sieht die konkrete Umsetzung halt aus, ne? Einfach nur diese Parole rausschreien, 29 Euro, was steckt dahinter halt? Was steckt dahinter? Das war genauso wie zur Bundestagswahl, da hat die Annalena hier im Kiez ihr Wahlprogramm vorgestellt und dann war auch immer nur so diese Parolen, wir müssen aus der Kohle raus und alle so, ja, und ich stand da, und wie? Wir müssen aus der Kohle raus, ja, aber wie? Wie ist das Ziel? Was ist, also überzeug mich mit einem Weg und nicht einfach nur die Parole, die Stammtischparolen und alles ist gut halt, ne? Hm. Ich brauche immer einen Weg aufgezeigt. Ansonsten gehe ich meinen eigenen Weg. So. Genau. Go your own way. Ja, war doch schon in vielen Musikstücken in dem Fall. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen nervös mit meinem Bandmaterial. Okay, oh Gott. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die nur wegen diesem Event, was jetzt gleich starten wird, den Podcast hören. Die sich durch die komplette anderthalb Stunden fast quälen. Aber René, du nimmst ja nicht mit der Software auf, die ich aufnehme, dann siehst du ja gar nicht, wie viel du noch. Ich habe noch Platz. Ich kann nichts. Noch 300 Stunden kann ich noch aufnehmen. Nein, aber kurzer Nachtrag zu Marc, also dann hör dir einer der nächsten Folgen an, dann reden wir ausführlich über das Deutschland-Ticket. Könnte ich auch gerne dazu rufen, wenn dich das interessiert. Nur eins kann ich sagen, diese 29 Euro sind natürlich am 1. Mai dann vorbei, weil dann gibt es das Deutschland-Ticket und damit endet auch die Subventionierung des 29-Euro-Tickets. wie sieht's aus? Witze oder nicht? Ja, ja. Und Weisheit des Tages. Ach so, Weisheit. Oh, Stefan, ey. Warte. Ja, ich habe eine. Ich habe eine, wenn du willst. Ach, du hast eine. Ich muss sonst immer so mit Marc kämpfen um die Weisheit des Tages, dass ich mir heute gedacht habe, nö. Nö. Siehste? Ich will gar keinen Konflikt eingehen. Und dann habe ich völlig vergessen, dass wir ja Marc gar nicht mehr mit dem Podcast haben. Genau, einen anderen Marc. Ja. ne, ich habe unseren Kumpel ChatGPT gefragt nach einem Zitat. Und passend dazu, er hat mir ausgerechnet eins gegeben von einem Autor, den du ja in der letzten Folge, René, angepriesen hast. Nämlich Marcus Aurelius. Na? Oder Marc Aurel, genau. Und das Zitat lautet, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Alter. Wow, jetzt wird's richtig deep. Ja, da können wir ruhig mal 10 Sekunden Gedankenpause machen. Nein. Ja, so viel dazu. Und jetzt wird's nicht mehr so deep, jetzt wird's flach, glaube ich. Jetzt kommen Witze und ich bin schon so gespannt, was Marc für Witze erzählt. Weil das ist immer eine spannende Frage, unsere Gäste. Wie sind die so drauf? Was haben die für einen Humor? Und ich mache mir aber keine Sorgen, dass sie gut sind bei dir. Witz-Battle. Die Frage ist, da sind wir wieder beim Thema Werbung und was kann man sich trauen? Ja. Ich habe mich mal getraut, mit Kinderwitzen anzufangen, weil ich finde so witzig, ich habe überlegt, als du vorhin geschrieben hattest, ja, hast du Witze parat? Ich so, wow. Ich stehe mehr so auf Situationskomik und Stand-up. Ich glaube, das ist manchmal witziger, als wenn man dann irgendwie den Witz, den man schon 5-mal gehört hat, drüber lacht. Aber ich fange an. Gehen wir Reihe rum dann oder wie ist das Prozedere? Du fängst an, der Marc fängt an. Du sagst ein, ja, dann sag ich ein. Runde 1. Kommt ein Hase zum Schneemann, Möhre her oder ich föhn dich. Genau das ist das Niveau, auf dem wir Witze erzählen. Ja, richtig. Ja, richtig. Wir gucken mal, ob René mithalten kann. Na, pass auf. Passend zum heute besprochenen Energiewendegesetz. Was haben Leute mit Durchfall und Tesla-Besitzer gemeinsam? Lern Akku. Die Angst, nicht nach Hause zu kommen. Oh, ja, ist gut. Oder nicht rechtzeitig nach Hause zu kommen. Ja. Ich habe heute Witze aus der Kategorie Polizistenwitze, Polizeiwitze. Mal gucken, die sind bestimmt auch schon alt, ne? Pass auf, kommt einer zur Polizei. Sie müssen mich verhaften, ich habe meine Frau gemeißelt. Ich wiederhole nochmal. sowas ist geil dann so. Ja. Einfach so Witz verkackt. Gut, Stefan. Hat auf René die Bühne, auch schon hingekriegt. Ab auf die Bühne mit so, dir. Damit hast du jetzt deinen ersten Witz weg. Nee, ich habe die Vermutung, dass das bei dir jetzt geplant war. Nein, war nicht geplant. Ich versuche es nochmal. Okay. Kommt einer zur Polizei. Sie müssen mich verhaften. Ich habe meine Frau geamselt. Und der Polizist, Sie meinen wohl gevögelt, aber das ist nicht strafbar. Nee, aber jetzt ist sie tot. Ach so, sie haben sie erdrosselt. Ja. Hättest du lassen können. Ja. Runde 2. Was ist ein Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen. Genau. Dein Lieblingswitz. Dein Lieblingswitz. Ja, die sind gut, die sind einfach und da kann man drüber lachen. Gut, jetzt übrigens, Marc, rächt sich gerade, dass du die anderen Podcast-Folgen nicht gehört hast. Das wäre ich die Witze nicht, Aber du, das kriegen wir auch hin, obwohl wir jede Podcast-Folge kennen. Genau. In diesem Sinne kommt mein Witz Nummer 2. Herr Doktor, habe ich gesagt, Herr Doktor, wollte ich gar nicht sagen. Sie wollten jetzt einen anderen Witz erzählen. Also, sagen Sie mal, stottert Ihre Tochter immer so? Nur wenn sie was sagen will. Mhm. Leichter Schmunzler auf Seiten von Mann. Sehr gut. Ah, jetzt bin ich ja dran, wa? Pass auf. Fahrzeugkontrolle. Ihr linkes Rücklicht brennt nicht, belehrt der Polizist den Lastwagenfahrer. Der steigt aus, geht nach hinten und bleibt fassungslos bei seinem Fahrzeug stehen. Sehen Sie, es funktioniert nicht, wiederholt der Beamte freundlich. Zum Teufel mit dem Rücklicht, schnauzt ihn der Kapitän der Landstraße an. Sagen Sie mir lieber, wo mein Anhänger ist. Ja. Wow. Wow. Runde 3. In der Schule fragt die Lehrerin, was ist flüssiger als Wasser? Lisa meldet sich und sagt, Hausaufgaben. Die sind nämlich überflüssig. Aus dem Leben. Der ist von deinem Sohn, oder? Der ist von meinem Sohn, ja. Siehst du? Weil ich dem immer sage, ist auch immer so witzig, ne? Da sind die 8 Stunden in der Schule, schaffen es dann nicht, die Hausaufgaben zu machen. Und dann soll er sie am nächsten Tag haben und dann mache ich um 19 Uhr mit dem Hausaufgaben. Da sage ich immer so, nö, brauchst du nicht machen. Das ist doch mal... Ja, ich finde sowas bescheuert, wirklich. Ja. Also, sorry. Also, versucht mal den Kindern beizubringen, auch noch Kind sein zu dürfen und dann sollen sie um 19 Uhr kurz vor Müdigkeit und unter viel Tränen und Stress dann die Hausaufgaben machen, nur weil die Eltern lange arbeiten müssen. In was für einer Welt leben wir? Ja, traurig aber wahr. Gut, ich habe auch einen traurigen Witz. Oh. Und zwar, was kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine? Cappuccino. Oh Gott. Was für ein Niveau heute. Marc hätte seine Freude, also unser Marc. Der alte Marc, der damalige. Der damalige. Ich bin dran. Okay. Bei einer Verkehrskontrolle prüft ein Polizist die Reifen. Wissen Sie, Fräulein, dass Sie ein ganz miserables Profil haben? Na, faucht sie zurück. Eine Schönheit sind Sie aber auch nicht. Ja. Gut, das Lachen habe ich rausgeschnitten. Da gibt es doch so einen ähnlichen, ne? Wo der Polizist hält einen Autofahrer an, sagt der Polizist, na, Auto vom Papa. Sagt der Autofahrer, na, Auto vom Staat. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Gut, lassen wir gelten. Marc, jetzt bist du gleich nochmal dran, weil jetzt kommt nämlich dein Bonus. Ja, genau. Mein Bonuswitz. Ja. Den hat mir mein Sohn vorhin im Auto erzählt. Den fand ich. Ja, du bist super vorbereitet. Warum hat Stefan dir das verraten, dass ein Bonuswitz kommt? Ich mag diesen peinlichen Moment und den dann aus der Tiefe gegrabenen Witz für dich immer. Ich hab mich ja auch schon mal gehört, wa? Achso, okay. Bonus. Ich bin ja nicht ganz unvorbereitet hier reingekommen, nicht so wie bei meinen Spielen immer. So, der Bonuswitz von meinem Sohn erzählt im Auto, als wir auf dem Weg in die Mercedes-Benz-Arena waren. Fritzchen geht mit seiner Oma einkaufen. Da findet Fritzchen auf dem Boden ein Euro-Stück. Fragt er die Oma, Oma, darf ich ein Euro-Stück aufheben? Sagt die Oma, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Sie gehen weiter, Fritzchen findet einen 5-Euro-Schein. Fragt wieder die Oma, Oma, darf ich den 5-Euro-Schein aufheben? Nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Dann gehen sie weiter, die Oma rutscht auf einer Bananenschale auf und fragt Fritzchen, Fritzchen, kannst du mir hochhelfen? Dann sagt Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und diesen Witz gibt es auch mit D-Mark und mit russischen Coupé. Ja, aber ich fand den süß. Ich hab nämlich, als ich mich darauf vorbereitet habe, meinen Sohn gefragt, du komm, ich kenne keine Witze, erzähl mir mal einen Witz. Und dann hat er mir den als erstes erzählt und ganz freudestrahlend hinten, natürlich, Papa, kenne ich einen Witz. Den habe ich früher in meiner Schulzeit auch schon erzählt. Der ist für alle Generationen gut. Ja. Dann möchte ich die Witzesammlung deines Sohns erweitern. Ja. Okay. Herr Doktor, ich verliere irgendwie mein Gedächtnis. Seit wann ist das so? Seit wann ist was? Sehr gut, sehr gut. Na gut, dann habe ich jetzt noch einen guten zum... Ich kann ein Mitleidslachen von einem echten Lachen unterscheiden, wollte ich nur mal erwähnt haben. Siehst du? Naja, gut, dann beschließen wir die Witzerunde mit diesem Gag. Einen Moment mal, ruft der Polizist. Diese abenteuerliche Blechlawine, mit der Sie hier rumrasen, nennen Sie doch wohl nicht Auto. Aber nein, Herr Wachtmeister, wenn das so wäre, hätte ich bestimmt schon längst einen Führerschein beantragt. War Marco Reus oder was? Weiß ich nicht. Oh, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, das war das Witzbattle. Fand ich gut. Marc, du hast dich super geschlagen. Danke. Ne? Ja, finde ich auch. Und eigentlich sind wir damit schon am Ende der Sendung angekommen. Oder wollt ihr noch was sagen? Marc, du hast jetzt die Gelegenheit, noch ein Schlusswort. Das sind deine 30 Sekunden, die du jetzt frei nutzen kannst, was wir nicht rausschneiden. Musst, nicht kannst, musst. Mal gucken, ob ich es in 30 Sekunden hinkriege. Nein, Spaß. Nee, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mit der Zeitverschiebung. Wir wollten es ja erst bei mir zu Hause machen. Hab dann aber dummerweise ein bisschen Frust gehabt am Dienstag und habe dann einfach Basketballkarten gekauft für mich und meinen Sohn und habe dann irgendwann festgestellt am Abend, ach scheiße, du wolltest ja einen Podcast aufnehmen. Also vielen Dank, dass ihr zu so später Stunde noch Zeit hattet und dass wir das über die Bühne bekommen haben. War ein gelungener Abend für mich dann in Gänze und vielen Dank. Ja, du bist uns damit ein bisschen in die Quere gekommen, weil eigentlich wollten wir in dieser Folge verkünden, dass wir auch Hausbesuche machen. Ja. Ach so, und, scheiße. Müssen wir jetzt verschieben. Ja. Das heißt, der erste Hausbesuch wird dann doch in einer anderen Folge stattfinden. Die Stelle ist vakant, also meldet euch. Stefan, reiht euch hinten ein. Genau. Und wer das Hörerlebnis einfach auf den herkömmlichen Weg haben will, der hat in 2 Wochen wieder die Chance. Da sind wir wieder für euch da. Ja. Also uns hat es natürlich auch super Spaß gemacht, Marc, und du bist jederzeit wieder willkommen und der nächste Urlaub kommt ja von dem einen oder anderen. Anfang April bin ich nicht da, also da könnt ihr schon mal. Mal dürfen gucken, wer Urlaub wird hier von uns. Schade. Ja, also vielen Dank nochmal und ich bin gespannt, was du uns als Feedback gibst, wenn du dann die Folge hörst und ihr, liebe Zuhörer. Hört ihr euch die Folge wirklich selber an? Natürlich, in halbem Tempo sogar. Wir müssen ja Qualitätssicherung machen, weißt du? Qualitätssicherung, okay. Also ich finde das extrem schwierig. Also es ist mir am Anfang echt schwer gefallen, auch beim Kommentieren, im Nachgang meine eigene Stimme zu hören, wo ich denke so, ey, wer ist das, Alter? So rede ich doch gar nicht. Ne? Ja. Also es ist, aber Chapeau, wenn ihr da wirklich euch jede Folge dann nochmal anhört. Also du, Stefan, musst das wahrscheinlich weil du es zusammenschneidest. Genau. Okay, ja. Aber ich höre es aus Eitelkeit. Aus Eitelkeit. Aber okay, ich werde es machen und dann mal gucken, was musst du machen, ist ein geiles Gefühl. Was für Fauxpas mir passiert sind, wo ich mir denke, so, oh scheiße, da hast du zu lange gequatscht oder. Das ist egal. René sagt immer, das sendet sich weg. Und das dann ist das richtig. Auch okay. Versendet sich. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das sendet sich weg. Ja, finde ich auch. Dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen gesund und munter wieder. Danke Marc, danke René. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Und hier sind die Outtakes. Aufnahme läuft. Ausschlag, Pegel sieht gut aus. Sehr gut. Wenig im roten Bereich. Ja, ich sollte passen eigentlich. Perfekt. Wunderbärchen. So, dann läuft auch. Jetzt zu deinem Vertrag, Marc. Also zu meinem Vertrag. Stefan ist uns sehr, sehr nett und umgänglich. Und wir haben die Tradition, dass wir uns gegenseitig mit Komplimenten überhäufen. Okay. Ja. Okay. Habe ich jetzt noch nicht so rausgehört, nur aber. Nur damit dein Einstand nicht schiefläuft. So gut vorbereitet waren wir noch nie. Das stimmt. Und das, weil Marc dabei ist. Oh ja, der immer am unvorbereitetsten in Spiele reingeht, sorgt dafür, dass ihr vorbereitet seid. Sehr schön. Dann gebt mir 2 Minuten, dann gehe ich nochmal kurz pullern dann auch. Ja, wie Marc halt, ne? Der macht das auch immer. Ja, ja. Alles klar. Das ist technische Auszeit bei mir. Ja, aber du bist auch dagegen. Ja, aber deswegen zieht mich Hannes damit ja auf, dass die Pullerpausen die technische Auszeit ist. Ja, dürfen wir nicht abschaffen. Nee. Alles klar. Gut, bis gleich. René, hast mitbekommen, ne? Marc hat eine Pullerpause gemacht, wie der richtige Mann. Ach so. Technische Auszeit. Er ist ihm so ähnlich. Ich habe halt kurz geguckt, ob mein Kind auch auf mich gehört hat und Tablet ausgemacht hat. Und hat hoffentlich. Hat er, weil Mama auch da war, deswegen hat das alles gut. Hat dein Kind Zugriff auf Alexa? Mein Kind hat mir neulich erzählt, hey, ich habe deinen Podcast gehört. Ah, nee, mein Kind, wir haben keinen Alexa. Ah ja, ganz gut so. Es reicht, dass Apple mithört. Ja, ja. Siri hört mit. Es ist wirklich erschreckend. Johannes und ich saßen letztens im Auto und wir haben irgendwas über, wir haben über Headsets gesprochen, weil wir zum Kommentieren auch so ein USB-Headset brauchen. Und dann gibt er irgendwie Suche ein und dann werden ihm gleich Headsets vorgeschlagen. Ja. Mhm. Oder Werbung von Headsets. Oder Werbung von Headsets, irgendwie, wo du denkst so, what? Ich habe mal von einem Experiment gehört mit Katzenfutter, da haben Leute, die keine Katze haben, irgendwie die ganze Zeit in Gegenwart von Alexa oder Siri, ich weiß nicht genau, von Katzenfutter oder Katze gesprochen und dann haben die tatsächlich Werbung für Katzenfutter bekommen. Geil. Ach, der René, technisch 1,23 haben wir sonst auch, René. Da siehst du, Marc, wie unprofessionell unser Podcast ist, ja. Aber wir hatten ja eben gerade schon das Thema, einmal mit Profis arbeiten ist nicht so mein Ding. Kennen wir ja auch vom Volleyball, oder? Genau, genau. Obwohl wir uns da nicht verstecken müssen, das muss man wirklich definitiv so sagen. Da gibt es Produktionen, die sind schlechter als das, was der VC Olympia Berlin macht. Liebe Grüße an Arvid an dieser Stelle. Ist das jetzt eigentlich alles drin hier in der Folge oder haben wir einen Break gemacht? Marc hat ja auch immer diese Trophysprüche und Saufi-Sprüche jetzt. Weiß nicht, ob dir noch einer einfällt dazu. Bist ja auch auf den Clubs unterwegs. Oh, da kann man auch witzig, also gute Storys erzählen. Eieieiei. Wir müssen, glaube ich, nochmal mit dir eine Folge machen. Kunde, fahren Sie auch übers Brandenburger Tor, Busfahrer, erst wenn die Brücke fertig ist. Sehr gut. Jetzt kommt noch der Aufsager. Was soll mit Marc los? Und dann kannst du ja sowas sagen wie, ja. Wie, der ist doch da. Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Hallo, liebe Hörer und Hörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge für Irgendwas ist doch immer mit immer Stefan. Nee, was? Also, damit es halt auch ordentlich ist, ne? Damit das stimmt. Qualität wird. Es folgt die Rede des Bundeskanzlers. Genau, das hast du gut erkannt. Hallo, liebe Hörer und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum meistgehörten Berlin-Podcast Irgendwas ist doch immer mit Stefan, René und Marc. Viel Spaß. Denk an die Oma. Die denk Oma an die, will den genau, meisten denk an die Oma. Ja. Die Oma muss es auch verstehen. Wenn die Oma es nicht versteht, können wir es lassen. Ja, also der Satz ist schon mal so ein richtig geiler Outtake. Wenn die Oma das nicht versteht, dann können wir es auch lassen hier. Wir machen epochales Titel. Ja. So, damit haben wir einen Folgentitel. Der Marc mag den Marc. Wer den mag nicht, mag. Dann mag der Marc den Marc nicht. Sehr cool, Mann. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Na gut, ihr Lieben. Marc, wir können jetzt gerne die Aufnahmen stoppen. René zählt ja gern runter. 5, 4, 2, 3, 1, 0. Und stopp.